Guten Tag. Was geht ab bei dir in deiner Hood? Krasse Sache. Das finde ich gut. Ich habe hier eine Pistole, Alter. Sei vorsichtig. Alter. Die kann sogar echt Knall machen, aber ich habe gerade keine, oder? Keine Ahnung. Warte. Ich hole kurz Munition. Ich habe keine Munition mehr. Okay, dann musst du dir das vorstellen. Habe ich mir vorgestellt. Oh Mensch, Kinder, was ist los hier? Ich habe ja zum Glück noch ein Fläschchen von Viva con Aqua. Ja, die sorgen nämlich auch für Trinkwasser. Also sauberes bei Menschen, die keins haben. Boah, mal krass, ey, was geht ab? Da machen wir jetzt einen mega spontanen Podcast. Mhm. Also, warte, ich muss erstmal noch die Lippen einfetten mit dem guten Labello von Everon. Nee, Everon heißt der von Veleta. Ich krieg Geld dafür als Waldorfschüler. Ja. Ja, man, wir haben so eine Cooperation mit Veleta geschlossen. Die Waldorfschulen Cooperation. Ja. Ansonsten habe ich hier noch so einen komischen Luftfilter von deinem Dad. Den habe ich als Andenken bekommen von diesem Typ, der in der Werkstatt arbeitet, mit dem Bart, der immer isst. Cool, dass ich die alle nicht kenne. Oh, den könntest du dir anbieten? Ich kenne die aus der Werkstatt halt echt nicht. Also ich habe die teilweise mal gesehen, aber... Und ich habe noch eine alte... Auch teilweise nicht. ...vom Dönermann. Das ist das Wichtigste. Ja, Mann, der kommt immer krass angefahren. Ja, Mann. Mann. Mit seinem Smart und wir bestellen damit so 10 Leuten. Mit seinem Smart. Der hat echt einen Smart. Und dann passt halt, weißt du, wenn du so 10 Leute bestellst... Ein Lieferauto, wir nehmen ein Smart. Aber braucht halt auch weniger Strom. Oh, vielleicht ist auch ein E-Smart, Alter. Alter, ist ein E-Smart. Ich überhaupt trinken, du Assi. Jetzt hab ich was auf meinem Schreibtisch. Du Assi. Oh, also, ich hab mir gerade auf meinen Schreibtisch gespuckt. War da ein Fleck, wolltest du wegwischen? Schon drauf gerotzt. Nee, aber du bei dir. Achso, ja geil. Ja, geil. Ich habe mal meinen Schreibtisch gerutscht. So. Wieder versucht coole Kameraübergänge. Nee, das war jetzt. Wo war denn das, wo du das bei der Kamera mal gemacht hast? War das auf dem Chip? Also auf dem Chip warst du da auch, weil du immer auf dem Chip bist, aber. Auf dem Chip? Was auf dem Chip. Chip. Auf dem Chip. Jetzt raff ich es gerade hart nicht. Nein, ich wollte eigentlich fragen, ob das auf der Deutschlandtour war, wo du immer deine Hand davor gehalten hast. Davor gehalten hast und dieses Geräusch gemacht hast. Das war, glaube ich, zweimal habe ich das gemacht, ja. Oder nein, ja, ja, aber du, also bei irgendwas hast du das ganz oft gemacht. Ich weiß nicht, ob du das bei irgendwelchen Szenen gemacht hast, wo du es rausgeschnitten hast oder whatever. Sollen wir Leute eigentlich begrüßen? Oder woanders? Ja, ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe halt angefangen aufzunehmen. Ich weiß, deswegen habe ich das jetzt auch erstmal nicht gemacht, aber ich mache es jetzt einfach an der Stelle nochmal. Jetzt habt ihr original reingehört. Hallo, herzlich willkommen. Mach mal einfach so einen Klatscher so, einfach. Achso, mal, aber ich tue gar nicht aufnehmen. Ja, dann öffne mal dein Programm. Soll ich mit Audition oder Audacity? Ich habe jetzt Audition, einfach nur, weil es cool aussieht. Ja, habe ich auch so gerade gedacht. Okay. Ja, ich habe das aber noch nicht getestet. Das ist die gute alte Adobe Cloud. Ja, du ja nicht schon seit Anbeginn der Zeit, nein, seit letztem Jahr. Seit? Letztem Jahr. Letztem Jahr im Juni. Weil da habe ich nämlich mal... Dateiname? Nee, stimmt gar nicht. Ja. Ich war gerade voll falsch, wo ich dachte, als ich das mal was bei Premiere geschnitten habe, aber da hatte ich nur meinen Probemonat. Das war in Osterfällen. Nee, ich habe das seit Juni, seitdem ich mein MacBook habe. Ja, macht ja Sinn. Also ich klatsche jetzt mal. Ja, ich muss ja erst klatschen, sonst hilft mir das ja nicht, dass ich ungefähr weiß, wann das ungefähr ist. Also kurz nach meinem Klatschen muss ja dein Klatschen kommen. Also gehen wir gleichzeitig klatschen. Nee, ich klatsche und du denkst, du klatschst gleichzeitig, hast aber nicht gleichzeitig geklatscht. Okay, also 3, 2, 1. Das ist so witzig. Geil, okay. Alles klar, ja, herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle. Also wir machen jetzt so eine Art Rückblick und wir haben uns auch länger nicht gesehen, deswegen wird das jetzt alles mega spontan. Ja, cool. Deswegen war das auch so spontan, ne? Wie geht's denn dir? Ja, ganz gut so. Ganz gut? Noch so. Ich hab den 9er Ping im TS. Wow. Easy. Was hast du? Was hast du Spannendes die Woche erlebt? Die Woche? Also, ja, was habe ich denn die Woche gemacht? Ja, ich war halt in der Schule, ne? Aber Mittwoch war ich in Hamburg. Das ist Ganz krass. kurz, ja. Ich auch. Ja, aber ja. Ja, willst du mal erzählen, was hast du denn gemacht? Wir wohnen ja irgendwo in der Mitte von Deutschland, irgendwo in Hessen. Das ist ja schon mal komplett Und ferner. wir sind morgens um 6 losgefahren. Friss halt was, während du Das heißt, erzählst. ich bin Für um dich. 4 aufgestanden. Ja. War Feeling. jetzt nicht so geil. Vor allem, weil ich von dem Wochenende noch irgendwie so einen falschen Schlafrhythmus hatte und die Tage davor tatsächlich, ne, so 3, 4 Stunden geschlafen habe. Sonst habe ich das spätestens Mittwoch wieder eingependelt, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft. Das heißt, ich habe da vielleicht 2,5 Stunden geschlafen. Das heißt, um 6 ist auf nach Hamburg, ja. Geil. Nur 4, 5 Stunden später ist man dann in Hamburg. Um wie viel Uhr ungefähr? Ja, Hey, 4, 5 zehn, elf. Stunden? Lol. Ja. Wir sind von. Ich wollte es jetzt nicht genau angrenzen. Irgendwas oder 4 oder 5. Ah, Eins von okay. beiden. Ich wollte gerade sagen. Vielleicht auch nur 3. Nein, 3 nicht, weil dann, Echt nicht? obwohl. Weil das ist interessant. Wir sind nämlich heute. Von Kassel wären es 3. Das ist ja ziemlich Nordhessen. Das, ja, aber ihr seid ja doch relativ Naja, vielleicht zentral. dreieinhalb. Ja, ich weiß es nicht genau. Also, wir sind auf jeden Fall ein bisschen über 4 Stunden gefahren. Wir sind ja auch mit dem Bus und so weiter. Und dann waren wir beim DESY, das ist das deutsche Elektronen-Synchrotron, ein Teilchenbeschleuniger. Geil, was sind Teilchenbeschleuniger? Was Es ist gibt bestimmt Teilchenbeschleuniger? Leute, die das nicht wissen. Ja, also da werden die kleinsten, ja eben nicht die kleinsten, das ist das Problem, werden sehr, sehr kleine Teilchen aufeinander geschossen und beschleunigt mit Hilfe elektrischer und magnetischer Felder. Geil. Also Elektronen zum Beispiel. Dafür war es mal gedacht. Mittlerweile machen die das nicht mehr, also schießen die nicht mehr aufeinander, sondern weil es in Genf, glaube ich, das CERN gibt, da ist das ein bisschen größer. Der hat das, also das ist dann wie so ein Rohr, was so ein Kreis ist. Und in Genf ist das so, hat es einen 30 Kilometer Umkreis, also Umfang. Und da hat der größte 6,5 Kilometer in Hamburg. Aber da werden dann Elektronen beschleunigt und wenn die um die Kurve fliegen, geben die eine Strahlung ab. Und mit der Und warum genau wart ihr da? Strahlung kann man dann Bilder von chemischen Reaktionen machen oder Videos. Das ist richtig krass, weil wir vom Physikunterricht Lust hatten, dahin zu fahren. Finde ich geil. Und ihr wart ja auch ein bisschen in Hamburg. Ich habe Bilder bei Instagram Ja, gesehen. aber nur 2 Stunden, das war auch voll blöd, weil wir waren dann 3, 4 Stunden da, hatten eine Führung und eine Erklärung und so weiter. Und dann sind wir, ich weiß gar nicht so, ja, 15 Uhr waren wir dann in der Stadt, in der Europa, wie heißt das, Europa Passage. Passage, richtig. Ich hatte es auch gerade. Und ja, da habe ich da eigentlich nur was gegessen und wir haben da ein paar Bilder gemacht, Rathaus und Was hast du Alster. gegessen? Irgendwie sowas voll Ekliges von irgend so einem Asiaten. Portugal-Mensch. Wer heißt denn das? Portugiese, glaube ich. Herr Portugieser, hast du, wie weit seid ihr hochgefahren? Nee, das So ganz, ganz, war im ganz Keller. oben? Ach so, oh, okay, da war ich noch nie. Also da war ich Im bestimmt auch Keller noch ist nie. ganz, ganz viel Essen. Also da Echt? gibt's Chinesen, alles. Aber ich hatte Lol. gar keine Lust auf Da ist ein irgendwas. Rewe. Da ist Rewe City, ja, genau. Das weiß Und ich. da ist Alles ein andere habe ich noch GameStop nie noch, der gesehen, richtig Bro. ranzig ist. Hey, Wo ist die GameStop gebrauchte nicht sowieso Spiele. ranzig? Ja, das wurde mir von gewissen Podcasts erzählt. Ich war ja noch, also vorher war ich schon immer einmal in einem drin. Aber da wusste ich nicht mehr, was ein Computerspiel ist. Gefühlt so. Ich auch nicht. Also ich weiß es heute noch nicht. Und. Oh Gott, die haben gebrauchte Nintendo-Spiele, die sind teurer als das Spiel jetzt, wenn du das dir auf Amazon kaufst. Und so. Und dann alles von Lol. der Switch und so und so. Aber ich bin da nicht freiwillig reingegangen. Du wurdest da reingeschubst und gedrängelt. Und was ist, keine Ahnung, sonst ist da fast nichts mehr, außer halt ganz viel Essen. Bis auf McDonald's Essen. und ja, McDonald's Da ist ist oben. McDonald's drin? Nee, unten nicht, aber weiter oben. Ach so, Auf ja, der das ersten weiß ich. Etage. Aber das hat mich gerade so hart verwirrt, weil ich Nee, weiß, dass unten da nicht. oben jetzt Das ist. wäre ein bisschen dumm, ja. Nee, ja, und dann haben wir da ein bisschen abgegammelt. Und dann sind wir um 17 Uhr schon wieder los. Wenn man jetzt da 4, 5 Stunden drauf rechnet, ist man so bei 21, 22 Uhr. Und eigentlich war so 23 Uhr 30 die Ansage, dass wir dann zurückkommen. Deswegen dachten wir, wir haben ein bisschen mehr Zeit. weil dann hätte man mal Zeit gehabt, zum Hafen zu kommen oder zur Speicherstadt. Geil. Ich meine, ich war da ja, ne? Aber ich habe da keine Fotos gemacht und so. Und wie, du warst da mal? Das habe ich ja noch nie verstanden. Ja, im Sommer waren wir da. Aber ich habe damit nichts zu tun. Da hast du ja sogar Videos gemacht in Hamburg. Das stimmt. Und da zu sehen auf unserem YouTube-Channel. Habe ich die ganze Zeit die Kamera vor mir hergetragen. Ich hatte da sogar Schmerzen im Nacken, weil das so, weißt du, die ganze Zeit so da dran hing. Aber ich habe fast keine Bilder gemacht von Hamburg. Das ist richtig bitter. Weil diese Thea, ist die in deiner Klasse? Ja. Also, deswegen nee, hat die eigentlich Bilder nicht. Aus Hamburg gepostet. Die war mal in meiner Klasse. Aber die war mit? Ja, die ist im anderen Physikkurs. Ich glaube, ich habe keinen Unterricht mehr mit ihr, wenn ich so drüber nachdenke. Jetzt Honey, das ist Kraft. Aber ja. Aber die Möwe ist geil. Das Bild habe ich auch noch. Was auch immer. Auf jeden Fall, liebe Kinder. War das die Woche? Ja, was habe ich gemacht? Ich war auch in Hamburg. Und das war der Tag? Aber obwohl, ich wollte... Nee, das ist eine blöde Idee jetzt. Ja. Erzähl du, was du gemacht hast. Okay. Also ich war auch in Hamburg. Und habe so ein bisschen tatsächlich durch... Ja, ich war da, ich nenne es mal aus geschäftlichen Gründen. Ich hatte da ein bisschen was zu erledigen. Und deswegen habe ich eine sehr hässliche Seite von Hamburg kennengelernt tatsächlich. Und zwar war ich in Bergedorf. Und Hamburg-Bergedorf, das ist ein relativ entlegener Stadtteil östlich, glaube ich, vom Zentrum. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und der geht sogar noch, da ist auch ein Vapiano und so. Also das ist noch einigermaßen so, hat so einen Parallel-Mini-Stadtkern quasi entwickelt noch. Aber dazwischen der Weg war unfassbar hässlich. Das hat mich sehr enttäuscht. Ich bin ein großer Hamburg-Fan. Bin halt auch in der Nähe geboren. War auch an meiner Geburtsstätte jetzt, als ich da war. Sind wir da hingefahren, hab lustigen Selfie gemacht mit dem Schild da von dem Krankenhaus. Zu sehen auf Instagram, aber auf meinem privaten. Ja, wow, das hilft ja. Es tut mir leid, es ist mir gerade aufgefallen tatsächlich, dass ich den nicht. Okay, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich auch Quatsch gemacht. Wir sind dann mit dem Zug hochgefahren und meine Mutter war dabei. Hat ein bisschen Urlaub gemacht, während ich da meinen Kram erledigt habe. Und es war halt lustig, weil meine Mom ist jemand, der so tut, als wäre sie nicht so eine Klischeefrau, aber eigentlich dann schon eine ist und dann doch 5 Koffer einpackt. Und bei einer männlichen und weiblichen Verhältnisgruppe von 1:1, also ich männlich, sie weiblich, ja, wow, muss dann halt ich logischerweise, ist ja natürlich so verankert in unserer Gesellschaft, die ganzen scheiß Koffer tragen. Und dann habe ich mich heute auf der Rückfahrt, das war sehr geil, quasi zwischen Zug und Bahnsteig geschmissen. Also quasi so aufs Gleis. Und zwar beim Einsteigen, weil sie hat mich so geschoben und dann hatte ich so Koffer in der Hand und dann bin ich da reingefahren. Und da bin ich wieder rausgeklettert. Das war aber lustig. Das wollte ich einfach mal kurz so anheften, weil das ist halt krass. Ich will kurz einwerfen. Ich wollte gerade mal gucken, was so passiert ist, weil wir haben uns jetzt nicht so richtig darauf vorbereitet. Ich bin auch überbewertet. Und letztes Mal habe ich den Wikipedia-Artikel durchgearbeitet. Jetzt war der mir aber viel zu voll und zu unübersichtlich und zu viele Sachen. Da dachte ich mal, ich gucke mal nach Februar, so 17 Tagesgeschehen. Was kommt? Erste Seite Wetterprognose und so weiter. Das sind nur Wetterseiten. Erstmal bei Tagesgeschehen. So Februar 2017 Tagesgeschehen. Okay, erstmal Wetterseite. Und das Erste, was richtig kommt, ist dann wieder Wikipedia. Aber du wolltest erzählen. Genau. Was ich gemacht habe, kann ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil das halt alles eigentlich relativ privat ist. Ansonsten habe ich viel Urlaub gemacht, auch wenn ich frei hatte und zwischendurch irgendwas gemacht habe. Und habe ich dann viel so im Hafen aufgehalten, viel mit meiner Kamera rumexperimentiert. Kann man ja ganz schön machen. Und habe auch so ein bisschen Hamburg erkundet, weil ich meine, ich kenne schon einiges, aber noch viel Neues gefunden. Zum Beispiel auf St. Pauli war ich noch nicht so viel. Ja, also jetzt dann schon. Genau, Anekdoten zusammensammeln. Was ist noch Spannendes gewesen? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kannst du das überbrücken. Ja, mir fällt auch nicht so viel gerade ein, aber ich kann ja mal gucken, was hier so steht. Weil letztendlich haben wir den letzten Podcast am 15. Februar aufgenommen. Und lustig, da haben wir schon viel erwähnt, wo wir gesagt haben, wir geben den Februar nochmal ein. Aber ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr, über Super Bowl zu reden, weil das ist jetzt irgendwie mir schon zu lange her. Oder ja, so und sowas. Ansonsten, was ist passiert? Das ist ja alles Politik. Hey, der Super Bowl steht nicht mehr drin, oder wann war der? War der im Februar? Der war Anfang 2. Februar oder so. Nee, 5. Februar. Müsste der gewesen. Doch hier, Houston, Vereinigte Staaten, der Super Bowl LI, also 51 im American Football zwischen den New England Patriots und Atlanta Falcons, geht nach 18 Punkten Aufholjagd der Patriots in die Verlängerung. Am Ende gewinnt das Spiel die Patriots mit 34 zu 28 so rum. Ja, cool. Aber das hatten wir, glaube ich, schon so angerissen. Mir ist gerade noch eingefallen, ich war natürlich unter der Woche beim HSV, DFB-Pokal. Ja, ja, ja, ich dachte, das wollte ich eben auch schon erwähnen, das war der Tag, an dem du da warst. Aber können wir für Fußball aufheben, oder? Ja, aber willst du es wieder ans Ende stellen, oder was? Ja, gleich. Ich bin hier gleich durch, weil nicht viel passiert ist. Dann die Wahl vom Bundespräsidenten hatten wir auch schon. Das war 12. Februar. Ansonsten, ja, Herr Donald hat mal wieder gemacht, was er machen wollte. Ja, ansonsten, das war auch, das hat unsere Lehrerin uns erzählt, das fällt mir jetzt hier gerade auf, da war in Frankfurt, glaube ich, haben irgendwelche Leute versucht, irgendeine Frau den Teufel auszutreiben und haben die dabei totgeschlagen. Und dann werden die verurteilt, aber du kannst die dann nicht verurteilen wegen mutwilliger Tötung, sondern nur für... wegen fahrlässiger Tötung. Nee, nicht fahrlässiger Tötung, wie heißt das? Körperverletzung, nee, wie heißt das? Körperverletzung mit Todesfolge oder so? Also so, dass es nicht vorsätzlich war, weil die wollten der Frau ja helfen. Bitte was? Das ist tatsächlich passiert. Das dachte ich auch so, wow. Aber Ich glaub dir ja kein Mensch, was du gerade erzählt hast. Kannst du mal Montag, 20. Februar gucken. Ich weiß, hier steht jetzt nicht zu 6 Jahren Haft. 6 Jahre Haft hört sich jetzt nicht nach, wie heißt das dann? Totschlag? Mit aber eine Südkoreanerin steht hier. Ja, ich weiß nicht, aber das, ja. Also, keine Ahnung. Das, also, es gibt öfter so Geschichten. Ja, whatever. Aber das war jedenfalls so. Das ist halt. Aber das war auch 2015, ne? Diese Teufelsaustreibung. Ja, ja, klar. Aber was hat die Frau in der Zeit gemacht? Ist sie rumgelaufen oder hatte die Untersuchungshaft einfach? Nee, die ist aber rumgelaufen. Das macht mir Angst. Ja, aber es ist doch immer so. Du hast den NSU-Prozess, der läuft auch schon seit Jahren. Ja, aber die Leute, die gammeln doch nicht einfach so rum, oder? Die gammeln nicht aber rum, weiß ich nicht. Aber die könnten rumgammeln, wenn es nicht so eine äußere Gefahr geben würde, weißt du? Mir fällt gerade noch was ein. Also die würde, glaube ich, keinen Anschlag machen. Also, oder sie würde keinen Anschlag machen, aber vielleicht würde er einen Anschlag auf sie machen. Das ist natürlich wieder geil, dass du dich nicht für Filme interessierst. Aber es war ja noch was ganz schön Brisantes. Ja, so, Oscar, das habe ich tatsächlich mitbekommen, falls du darauf hinauf willst. Möglicherweise. Dann fang an. Pass auf. Nämlich, es wurde unter anderem ein bester Film gekürt, Moonlight. Den habe ich gar nicht gesehen. Hast du Moonlight gesehen? Nein, hast du nicht. Habe ich nicht. Aber der soll ziemlich geil sein. Und den muss ich jetzt, glaube ich, nachholen. La La Land habe ich auch noch nicht gesehen. Aber dafür haben wir tatsächlich schon Karten, wenn meine Mom da unbedingt rein wollte auch. So, was fällt mir noch ein? Was habe ich denn gesehen von den ganzen Filmen? Mal gucken. Ja, die waren halt Oscars. Da haben wieder Leute gewonnen. Aber fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, hast du auch nicht gesehen, ne? Doch, den habe ich gesehen, den musste ich sehen. Das ist ja wohl der beste Film der Welt. Ja, gewesen dieses Jahr. War okay. Also mal ganz ehrlich, ich bin ein großer Harry Potter-Fan gewesen, habe die ganzen Bücher gelesen und ich habe schon so gedacht, als ich da reingegangen bin, wird eher ein etwas schwächerer Abklatsch und war dann echt sehr, sehr positiv überrascht. Also der Film hat mich richtig geflasht. Und ich bin mal gespannt, ob sie es jetzt übertreiben. Er hat mich wirklich geflasht. Ich habe mit dem IMAX gesehen. Das war aber das ist doch jetzt nicht Februar hier. War das nicht Februar? Der Oscar schon. Also Oscar schon, aber der Film, den gibt es da schon seit November. Der, wenn du mich ausreden lassen würdest? Ja, okay. Erzähl. Pass mal auf. So, der hat nämlich einen Oscar für bestes Kostümdesign bekommen. Und das finde ich schon wieder faszinierend. Als ob... Ja, stimmt, aber die Schauspieler hat ihr Kostüme an. Lol. Ja, ist ja heftig. Also war ja auch schick so. Kann man auf jeden Fall machen. Der Film hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt wollte ich das einfach nochmal hier so ein bisschen unterbringen, wo ich das gerade sehe. Ja. Dass der hier kam. Aber viel geiler, weil es ist ja verkackt haben, die richtigen Filme aufzuzeichnen, oder? Das war tatsächlich ziemlich witzig. Das La La Land, das muss auch ein ziemlich komisches Gefühl gewesen sein. Also kurz, um es nochmal zu erklären. Ja, La La Land wurde auf die Bühne gerufen als in der Kategorie bester Film, als hätten sie den gewonnen. Und auf der Bühne stellte sich dann heraus, dass... während die schon so sich schon gefeiert haben, schon angefangen wollten zu reden und so. Genau. Hat sich dann herausgestellt, dass die Umschläge vertauscht haben und falsche Kategorien angesagt haben. Was natürlich richtig bitter ist. Gewonnen hat dann Moonlight. Richtig. Ist natürlich auch geil, wenn das ist, wir haben es nicht geschafft und dann so, snap. Ja, also es ist halt so für Lala ein bisschen blöd, aber die haben ja auch genug Oscar gewonnen, wa? Das stimmt, 6 Stück haben sie bekommen. Hier steht bei Wikipedia jedenfalls. wann waren die Oscars? Sind die sonntags? Die waren nicht sonntags. Oder doch? Nee. Die waren samstags. Sicher? Ja, weil ich bin Sonntagmorgen in Berlin und hab das nochmal die Zusammenfassung geguckt, weil ich abends eingeschlafen bin. Die waren definitiv samstags. Okay. Oder waren die? Nee, die müssen Sonntag gewesen sein. Das Bild von La La Land ist da. Ich finde nur gerade, bei den 89. Academy Awards werden Musikfilm La La Land von Plan. Nee, stimmt, die waren tatsächlich am Sonntag. Verliehen. Genau. Ich sehe es gerade auch. Ja, das ist wie Super Bowl war das doch genau Sonntag. Nee, ich hatte nur die Fernsehwerbung mal gesehen. Da kommt ja bei Pro7 und so. Aber ich habe halt am Tag danach, an dem Montag, wie erwähnt, habe ich auch nicht so viel geschlafen. War einfach so halb im Halbschlaf, habe auf mein Handy geguckt. Da stand halt so, la la la, la la la, la la land, la la land. Wurde halt bester Film, whatever. So Benachrichtigung von der Tagesschau. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Nächste Mitteilung gelesen. Fehler bei den Oscars. La La Land ist doch nicht bester Film. Moonlight ausgezeichnet. Ich habe gesagt, wie kann man es denn so verkacken? Die haben doch extra immer dieses Umschlagsystem. Und da muss doch jemand 10-mal drauf gucken. Nicht, dass es rechtzeitig bemerkt wurde. Nee, nee. Die haben das schon, die haben sich schon gefeiert. Das ist halt schon bitter, ne? Ja. Ist das richtig? Sogar. 14 Nominierungen hat La La Land gehabt. Und 6-mal gewonnen. Wie viele sind eigentlich immer nominiert? Pro Kategorie? Gute Frage. 5? Kann sein. Spontan so würde ich sagen, guck mal hier, 5. Bester Hauptdarsteller, 5. Beste Regie, 5. Ja gut, dann immer ungefähr 5. Nee, ich hätte jetzt gesagt, bei 3 wäre es eigentlich schon fast bitter, dass man dann die meisten nicht gewonnen hat. Weil man schon nominiert war, aber wenn das immer 5 sind. Aber 14 Nominierungen sind auch viel. Guck mal, das ist fast doppelt so viel wie Moonlight. Und Moonlight ist Platz 2. Ja. What the fuck? Ja, es gibt ja immer einen Film, der da ordentlich... Ist der Film so krass? Ich habe den einfach nicht gesehen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube aber, es ist auch eine Meinung von der Jury, oder? Also, weißt du, wenn du dann einen Film krass findest... Ja, ganz ehrlich, wenn du die Bilder krass findest und dann noch der Sound krass dazu passt, dann ist zum Beispiel gewinnen die ja dann, weißt du, mehrere Sachen, oder weißt du? Ja, stimmt. Als schon. Gesamtfilm bist du natürlich auch gut dran, wenn du in 13 anderen Kategorien noch nominiert bist, weißt du? Dann hast du gute Schauspieler und dann hast du gut alles, weißt du? Dann ist Produktion, kannst du ja nicht so verkacken, wenn du die besten Schauspieler hast und so weiter. Dann. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich kenne auch nur 2 von 5 Leuten in der Kategorie beste Hauptdarstellerin. Ja, naja, aber die waren wahrscheinlich dann krass einfach. Ja, genau. Also Emma Stone war mir ein Begriff und Meryl Streep natürlich auch. Aber was ich noch viel witziger fand, war, dass Casey Affleck den besten Hauptdarsteller gewonnen hat, weil Affleck ist in meinem Kopf immer so Ben Affleck, Ben Affleck, Ben Affleck. Und dann so, Casey? Who is that? who is that? I don't know. Is that? That is. Ja, ansonsten Rogue One, A Star Wars Story hat auch 2 Nominierungen gehabt, aber keinen Oscar gewonnen. Wundert mich auch gar nicht, ich fand den gar nicht so gut. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich die Star Wars Filme alle nicht gesehen habe und das quasi mein erster Star Wars Film war. Ja, es ist halt bei den Sachen immer so. Also, und ne? Du kannst sowas nicht halten, wenn du es nicht gesehen hast. Wie geil ist eigentlich, ich sehe das gerade nochmal, aber ich habe schon Love Flash gekriegt vom Fernseher, als ich das gelesen habe. Der Moderator heißt einfach Jimmy Kimmel. Das ist ein geiler Name. Er ist ein geiler Name einfach. Jimmy Kimmel. Jimmy Killip, komm ran. Killip. Killip. Killip. Killip. Ja. Ja. War noch irgendwas. Ansonsten spannend? Ist irgendwie nicht viel passiert. Vor allem nicht seit dem 15. Weil jetzt sind wir am 4. 4. März heißt das, genau. Der Punkt ist, dass ich erzählt habe, war am 1. März, der Mittwoch, wo wir weggefahren sind. Aber egal. Wir können es ja so bis jetzt ungefähr machen. Das passt ja schon ganz gut, aber ansonsten ist nicht viel passiert. Hauen wir noch ein kleines Wort zu Dennis Yücel raus? Ja, weiß nicht. Ich habe einen sehr, sehr, sehr berührenden Bericht von ihm gelesen. Aber es ist berührend, einen sehr interessanten Brief auf jeden Fall gelesen von ihm. wo er in so Stichpunkten die Haft beschreibt. Welche Haft? In der Türkei. Ja, welche? Ich glaube, die Polizei, ja doch, die Polizeigewahrsam-Dings. Polizeihaft, Polizeigewahrsam, wie ist das? Da, wo es so richtig scheiße war. Genau, da, wo es so richtig scheiße war. Nee, ich habe nur einen Artikel gelesen, da, wo er quasi sich das verbessert hat, genau. Aber so richtig, also, ne? Das hätte ich da keine. Das war mal eine Frage, aber das fand ich sehr interessant. Ich, wenn ich den nochmal finde, dann verlinke ich dir vielleicht mal in der Podcast-Beschreibung. Kann man sich mal geben. Glaubst du doch selbst nicht. Warte mal, ich suche den jetzt raus, sonst vergesse ich das wirklich. Ja, aber als ob du den in der Podcast-Beschreibung verlinkst. Du schickst mir den gleich in TS und ich soll den verlinken. Tatsächlich habe ich den schon gekopiert. Lüge. Lüge. Würde ich niemals tun, so ein Kram. Mhm, ja, ja. Hab ich den retweetet? Aber ansonsten, also, was das angeht, ist echt nicht viel passiert. Also Türkei ist immer noch die Türkei, die sind immer noch richtig merkwürdig drauf. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal sogar drüber geredet, oder nicht? Du kannst mir jetzt nicht antworten, wenn du mir nicht zugehört hast, ich weiß, aber... Martin Sonnenborn hat vorgeschlagen, Jan Böhmermann gegen Dennis Hütteler auszutauschen auf Twitter. Das fand ich lustig. Vor allem, ich weiß nicht, ich hatte das auch im Hinterkopf, als ich irgendwas gesehen habe. Und hab darüber nachgedacht und so, würde der das machen? Einfach nur? Wahrscheinlich nicht. Erdogan? Also, aber wenn er das machen würde, wäre es ziemlich witzig. Andererseits wäre es schade um Jan Böhmermann. Das ist einer der einzigen Menschen, dem ich zutrauen würde, das zu machen. Punkt ist nur die Vorgeschichte mit der Türkei. Weil dann kannst du es ja nicht mehr machen. Das wäre schon ganz lustig eigentlich. Ja, hey, der ist dann komplett weg, wenn er da ist. So. Aber, ne, Türkei passiert, was in der Türkei passiert. Man hört nichts mehr von Russland, ist mir gerade aufgefallen. In Amerika passiert, was in Amerika passiert, aber von Russland hört man nichts mehr. Und in Deutschland ist jetzt Bundestagswahlkampf. Yay. Martin Schulz, haut raus. Geil. Was, wen würdest du wählen? Du kannst ja nichts mehr wählen, da bringt ja nichts mehr, ich weiß, aber. Ja. Aber wen würdest du wählen? Ich muss auch nochmal nachgucken. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir haben jetzt in der Schule auch Referate über die Parteien. Mal wieder. Und dann überlegt man sich ja mal, denkt mal so drüber nach. Und dann habe ich mal den Wahl-O-Mat gemacht. Kennst du den? Ja, ja. Aber der ist halt immer nur für die kommenden Wahlen und immer nur in so ein, zwei Monate vorher. Und die nächsten Landtagswahlen sind im Saarland. Das ist der einzige Wahl-O-Mat, der online ist. Lustig. Ich klicke da mal gerade drauf. Den habe ich durch, das sind 38 Fragen, habe ich so durchgemacht. Und naja, gut. Was da rausgekommen ist, würde ich jetzt nicht direkt wählen. Aber. Ich bin mal gespannt. Pass mal, ich mache den jetzt auch mal. Ja, aber es ist so lang. Oder willst du den live machen? Ich würde den jetzt live. Ja, warte, aber dann. Wir können ja so ein. Ja, genau. Ich muss dir kurz auf dem Handy öffnen. Saarland hast du auch, ne? Ja, genau. Ich kann dir ja schon mal sagen, ich hatte am Ende die Grünen oben stehen. Hängt aber auch damit zusammen, dass es natürlich Themen für das Saarland sind und ich die übersprungen habe, die was tatsächlich mit dem Saarland zu tun haben. Und ach so. Nee, okay, wir machen mal alle durch. Bin mal gespannt, was passiert. Ja, manche Sachen sind, zum Beispiel die erste, wenn du die würde ich jetzt auf ganz Deutschland einfach projizieren. Ja, genau. Warte mal, wir machen das mal durch. Okay, Start. Bist du soweit? Ja, ja. Im Saarland sollen Geschäfte ihre Öffnungszeiten an Werktagen frei festlegen dürfen. Finde ich aber eigentlich voll geil, weil dadurch hast du halt die Möglichkeit zumindest, dass Geschäfte länger offen haben. Ja. Und auch wenn ich ein Geschäft hätte, würde ich das gerne machen. Also ja, ich weiß nicht, was da dafür sprechen sollte, dass man das irgendwie begrenzt. Weil ganz ehrlich, das ist ja ein eigenes Gewerbe. So funktioniert doch Wirtschaft. Aber es ist aktuell so, dass es nicht so ist, oder? In ganz Germany. Weiß ich gar nicht. Warum? Du kannst doch deinen Laden aufmachen, wenn du willst. An Grundschulen im Saarland soll Französischunterricht ab der ersten Klasse flächendeckend angeboten werden. Finde ich halt sinnvoll im Saarland, wegen der französischen Grenznähe, bla. Nee. Tut mir leid. Nee? Nee. Ich hatte ja Fremdsprache ab der ersten Klasse und ich kann sagen, dass es eigentlich ziemlich angenehm ist. Und dass ich ja, natürlich, aber was hilft dir denn fucking Französisch? Die sollen mit Englisch anfangen. Also ja, mir hat Englisch in der dritten Klasse selbst nicht viel geholfen, weil wir in der Grundschule nicht viel gemacht haben. Aber es ist was, womit man so früh wie möglich anfangen sollte. Ja, besser etwas als gar nichts. Ja, aber nicht Französisch, weil Französisch hilft dir wirklich nicht viel. Und dann hast du dieses Französisch als erste Fremdsprache. Wo soll denn das hinführen? Das war früher vielleicht, wenn du... da wirst du ganz schlecht im Computer spielen. Wenn du früher irgendwie nicht, nicht wo, weit weggekommen bist, in deinem Bereich geblieben bist, an der französischen Grenze, natürlich, also in der Nähe von, von Frankreich, natürlich macht das Sinn, aber ganz ehrlich, mit Englisch kommst du, da, also überall bist du auch in Frankreich, kommst du mit Englisch weiter. So, ja, deswegen, gut, dann, also, dann gebe ich mal neutral an. Wenn die mit 3 anfangen oder so, ist was anderes, aber ja. Also, Französisch finde ich echt ein bisschen. Obwohl, Tanzverbot an stillen Tagen. Karfreitag, Volkstrauertag, soll beibehalten werden. Finde ich nicht in Ordnung. Wieso denn Tanzverbot? Ich möchte doch hart abtwerken können. Ich hab Bock drauf. Also, es gibt ja auch dieses Fußballspiele finden nicht statt und so weiter. Das hat man ja immer über Ostern, über Karfreitag und so weiter. Finde ich ja auch schwul. Ich würde das jetzt nicht darauf beziehen, dass ich jetzt unbedingt da was machen will an den Tagen, aber dass es einfach irgendwie merkwürdig ist, wenn du das so dann nicht bei darf. Christlichen Tagen machst, weil mittlerweile ist es auch echt so, dass die wenigsten noch irgendwie, Christen sind. Ja, christlich, also die meisten, die gläubig sind, sind christlich gläubig, aber die meisten sind nicht gläubig, also Atheisten oder es gibt ja auch ein paar Muslime und so weiter, also da ist dann, weißt du, so, dann soll das halt jeder so machen, wie er will. Und wenn du selbst bei dir jetzt, ne, zu Hause ruhig bist oder was, dann ist es doch gut. Also ich stimme nicht zu, finde ich scheiße. Also da finde ich jetzt auch nicht so notwendig. Jetzt nicht unbedingt, weil ich irgendwas machen will, aber einfach wegen so gleich, das halt alle Gleichberechtigung quasi. Das Saarland soll Projekte zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern fördern. Ich projiziere das jetzt mal auf Deutschland ja, einfach. Genau. Ich finde, dass das gefördert werden sollte, stimme ich zu. Weil da geht es ja quasi wichtig. Nur um Geld. Also ja. Ich finde auch nicht, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, ey Leute, ihr integriert euch nicht richtig, wenn du das auch kein Stück weit förderst. Keine Ahnung, mich würde interessieren, wie es umgekehrt wäre, wenn wir irgendwo anders hinkommen würden. Ja, das Problem ist, das kannst du immer nicht nachvollziehen. Weil wenn du aus Deutschland irgendwo hinkommst, dann bist du halt ein Deutscher. Und es gibt, also weißt du, dann ist das ja, wie soll ich sagen, als Deutscher, wenn du irgendwo hinkommst, dann gehen die erstmal davon aus, dass du so auf jeden Fall irgendwie Mittelschicht, weil Deutschland halt Mittelschicht, Mittelstandsland ist, so, weißt du? Mhm. Das ist nicht wie, ich ja, komme aus einer Krisenregion, wo es halt allen scheiße geht. Vielleicht kann man weil das ja so das Ziel ist. Aber genau, es ist halt schwierig einfach und natürlich, also irgendwie muss da auf jeden Fall investiert werden. In welcher Höhe jetzt von Geldern ist eine andere Sache. Und aber wer jetzt, aber generell auf jeden Fall, ja. So ein bisschen. Sondern sollen keine weiteren Flächen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Das ist ja auch so richtig dumm. Das Problem ist, das müsste man auf Deutschland beziehen. Im Saarland ist es vielleicht so, dass da schon viel Windkraft ist, whatever. Oder die einfach keinen Platz dafür haben. Generell, natürlich willst du Windkraft im Gegensatz zu Kohlekraftwerken, aber du wirst dich auch kein Windkraftwerk direkt neben deinem Haus stehen haben. Echt? Ich glaube, mich würde das gar nicht so jucken. Nee, hört man das? Ja, die Dinger sind schon echt. Deswegen sind die auch immer so weit weg. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm wie ein Kohlekraftwerk, aber ein Kohlekraftwerk will ich auch nicht neben meinem Haus haben oder ein Tubkraftwerk. Kraftwerke sind ja generell immer außerhalb, aber das ist wahrscheinlich noch das angenehmste Kraftwerk. Dann vote ich da mal neutral. Ja, ja. Ja. Was sind denn Volksbegehren? Die ich weiß nicht. Volksbegehren sollen gesenkt werden. Ich überspringe die. Das, ja, ich auch. Weil ich glaube, es geht um Volk, also so Sachen wie Petitionen, dass du weniger Unterschriften für Petitionen brauchst, damit die im Bundestag Gehör finden. Bundestag im Landtag. Aber das ist erstens nur relevant für Landesebene, weil Bundestag kommst du, glaube ich, gar nicht mit Petitionen rein, wenn ich mich nicht irre. Und zum anderen bin ich mir da halt eben nicht sicher. Na gut, überspringen wir diese These. Das Saarland soll sich dafür einsetzen, dass alle in Deutschland Lebenden ein bedingungsloses Grundeinkommen enthalten. Finde ich gut. Ja, also natürlich ist das nicht schlecht, aber es gibt ja auch ein Sozialsystem und es kann sich tatsächlich rechnen, aber ich bin eher so der Meinung, dass ja so Sozialhilfe und so weiter ja eigentlich reichen muss und Grundeinkommen irgendwie nicht realisierbar ist, wenn man nicht sich verschulden will als Land. Weißt du? Ja, gut, aber jedes Land ist ja verschuldet und dieses ja, jedes Land ist verschuldet. Deutschland ist eines der wenigen Länder, bei denen die Schulden immer weniger werden. Ja, aber also vom Gefühl her würde ich sagen, dass dieses Lechzen nach der schwarzen Null. Das ist natürlich echt. Nein, das ist keine Frage. Schwierigkeit gebracht hat. Ja, das ist keine Frage. Dass ob jetzt unbedingt die Null da stehen muss, aber Trotzdem, so ein Grundeinkommen, da kannst du es halt richtig mit verkacken oder halt nicht. Wie Also, mit allem im Leben. und es gibt da ja Tests und so weiter, natürlich, da muss man dann gucken, aber ganz ehrlich, irgendwie muss man dann auch an den guten Willen der Menschen dann da, weißt du, irgendwie appellieren und ich weiß nicht, ob das immer funktioniert. Deswegen würde ich eher sagen, nein, also, weißt du, dass man Na dann trotzdem gut. arbeitet. Da stehe ich neutral gegenüber auf jeden Fall. Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll ausgeweitet werden. Och, das ist auch so ein Ding, das juckt mich nicht. Wenn Das ich ist gefilmt werde, tatsächlich werde ich so. halt gefilmt. Wenn Ja, ich vor nicht allem, gefilmt werde, werde ich was nicht ist öffentlicher Bereich? Also, es gibt Ampeln, an denen sind Klos. Kameras. Ja, die Klos, da sind ja keine Kameras. Vielleicht im Vorraum von den Klos. Ist doch Wieso okay. nicht? Oder Ich will mehr Kameras in im Klos. Rathaus, auf dem Schulhof, whatever. Aber wen juckt mal? Gibt es wirklich Menschen, die das juckt, ob sie im Rathaus gefilmt werden? Ja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es ist jetzt eher so öffentlicher Raum ist ja komplett alles, was nicht deine Wohnung ist. Und wenn jetzt immer die Straße vor deinem Haus gefilmt wird, wäre vielleicht auch merkwürdig. Das stimmt vielleicht. Aber das kann ich Aber mich jetzt nicht reinversetzen als Dorfkind. was ist denn jetzt passiert? Ich weiß nicht, was bei dir passiert ist. Hast du wieder zurückgesetzt, oder? Nö, aber bei mir ist eine andere Frage, glaube ich schon. Oder habe ich das schon Bei beantwortet? welcher Frage Ah, bist nee, habe du? ich schon beantwortet. B ist bei 9,38. Ich Ach habe das so, schon mit genau. neutral Ich bin bei beantwortet. Juckt 8, mich nicht. ja. Also juckt mich nicht. Bleib Ich ich habe bei. Nein gesagt jetzt. Ja? Ja, okay. Am Gymnasium soll das Abitur wieder nach 9 Jahren abgelegt werden. Stimme ich zu. Weil, also ich habe das ja Können, sowieso. können. Ja, genau. Können. Ja, können ist wichtig. Weil Stimmt. in Hessen ist die Regelung, dass G8 und G9 nee, dass grundsätzlich G9 ist, aber auch G8 angeboten werden muss. Das heißt, jetzt so aktuell gibt es dann immer zwei, drei G9-Klassen an der Schule und eine G8-Klasse. Interessant, weil in Bayern zum Beispiel ist es noch so, dass du halt überall G8 hast am Ja, Gymnasium. nee, da gab es richtig Stress in Hessen und da haben die sich richtig gebieft mit Kultusministerium und so weiter und deswegen muss das angeboten werden noch und so weiter. Aber der Punkt ist, Papa, der Punkt, Papa. da G8 angeboten werden muss, also jeweils bei uns, weil es eine Gesamtschule ist, whatever, weil G8 angeboten werden muss, wenn sich jetzt nur noch 10 Leute melden und nicht genug für eine ganze Klasse, dann müssen alle G8 machen. Das ist bitter. Es ist echt bitter, aber ganz ehrlich, so zwei mit zwei verschiedenen Kursen macht das gar keinen Sinn. Also entweder G8 oder G9. Ich würde sagen, es macht keinen Unterschied. Ich habe G8 gemacht. Ich bin mit dem Stoff da durchgekommen. Es ist Aber du musst jetzt nicht mehr. bedenken, du bist nicht gerade der Dümmste. Nein, aber die Ich würde mich da Frage jetzt auch nicht ist, in diese Kategorie zählen, aber es gibt schon Leute, die ein bisschen langsamer im Kopf ja, sind und trotzdem die Frage Abitur ist, machen ob wollen das die und auch Leute sind, die können. dann hinterher auch Abitur machen sollten. Ja, okay. Und da stellt sich auch immer die Frage, bin immer noch der Meinung, dass da schon, also wenn du die Leute persönlich kennst, wirst du natürlich immer, dass sie versetzt werden, aber so im Nachhinein sind bei ein paar Leuten, bei denen bin ich mir sicher, dass die das Abitur wahrscheinlich nicht schaffen oder die jetzt irgendwann später sitzen geblieben sind, wo man sich überlegt, warum macht der nicht Realschule, man macht erstmal einen schönen Realschulabschluss, braucht dafür dasselbe oder ein Jahr länger, ich weiß es gar nicht genau, und kann dann immer noch Abitur machen. Aber dann muss der sich nicht die ganze Zeit stressen, hat dann noch was in der Hand und kann dann immer noch Abi machen. Ja, So. sehe ich ähnlich. Vor allem, es gibt auch so viele Und Möglichkeiten die, mittlerweile ja, mit und, aber Lehrer sind Realschulabschluss. meistens Also, so, oh, wer es unbedingt ich nicht will jetzt machen nicht will. deine Pläne behindern und dann bleiben die noch länger, als das vielleicht sinnvoll wäre. Aber naja, Nee, gut. ehrlich gesagt, glaube ich, dass das auch so ein bisschen das Ding ist. Also, ich meine, das Schulsystem sortiert ja auch so ein Stück, weil du hast halt eben eine Hauptschule für diese eher praktischen Dinge, dann hast du Ja. Diese Realschule, die einem so ein bisschen schon auf das normale Arbeitsleben vorbereitet. Und ein Gymnasium bringt nun mal eigentlich nur Akademiker hervor, die dann studieren gehen. So war es zumindest mal gedacht. Und Ja. alles andere ist, glaube ich, hat sich jetzt ein bisschen hinentwickelt, dass einfach jeder jetzt Abitur macht und dass du eben Aber der einzige nicht im Punkt, wo ich jetzt noch kreativsten sagen Können würde, Abitur machst. ich bin, wenn ich Abi, also wenn ich mit den Abi-Prüfungen durch bin, oder während den Abi-Prüfungen eigentlich, werde ich dann 18. Das heißt, ich bin nach dem Abi 18. Es gibt aber Das wird Leute, die noch werden übergeben, nächstes Jahr. im Sommer erst 18. Und das heißt, die haben mit 17 ihr Abi. Das heißt, die bewerben sich mit 17 auf einer Uni. Das heißt, ihre Eltern müssen dann noch was unterschreiben. Sowas ist halt dann merkwürdig. Aber der Punkt ist auch, das habe ich mit meinem Vater mich auch drüber unterhalten. Weißt du, früher bist du dann mit 18, vielleicht eher mit 19 fertig gewesen mit dem Abi. Hast dann noch hier Zivildienst gemacht. Oder, ne? Ja, Ja. Wie heißt das? Wehrdienst. Ja, genau das. Das nennt sich Wehrdienst. Was wir nicht mehr machen müssen. Zum Hoffe Glück. Ich, falls sie es jetzt wieder einschaffen, machen. Ja, anschaffen, wenn die anschaffen gehen. Wenn die AfD 50% bekommt, dann müssen wir wieder Wehrpflicht, ne, machen. Ja, wir müssen Wehrpflicht machen, Junge. Junge. aber ansonsten... schießen wir alle in der Krise weg, Alter. FSJ und so weiter. Und wenn du direkt studieren gehst, ist halt echt das ein bisschen blöd. Und da Köln steht, würde ich sagen, okay, also 9 Jahre schadet keinem. Man muss jetzt nicht 1 Jahr früher in der Schule sein, im Studium sein. An meiner Schule ist es ja so, dass ich gar nicht die Wahl habe. Ich werde definitiv 9 Jahre machen müssen für mein Abitur. Und ich bin mir fast sicher, dass wenn ich die Wahl hätte, ich sogar die 9 Jahre genommen hätte. Und zwar einfach aus dem Grund, weil das vielleicht dann einfach über die Zeit vielleicht ein bisschen entspannter ist. Weil ich mich nicht so ranhalte. Also ich bin jemand, der gerne lieber so ein bisschen noch macht und dann wenn das alles ein bisschen entspannter geht. Zum Beispiel habe ich jetzt relativ viel Freizeit noch, weil ich viel Schulkram noch in der Schule mache und so. Was ich mir jetzt noch gerade so gönnen kann, obwohl das jetzt ja schon Oberstufe ist und ich mich eigentlich ein bisschen ranhalten müsste. Ja, der Punkt, aber so ist es eigentlich ganz entspannt. Aber der Punkt ist, dass das also mir gar nicht aufgefallen ist. Man hat immer den Stress mit der Schule oder immer den Stress, den man sich selbst mit der Schule macht. Das ist ja auch noch eine Sache. Manche sind da ganz entspannt. Und so bei Arbeiten oder so, da bin ich einer, der sich auf jeden Fall immer anstrengen will. Also nicht vor der Arbeit, aber bei der Arbeit selbst schon so. Oder am Abend vorher dann irgendwann. Vorher gucke ich dann nochmal in die Aufgaben. Das hat bis jetzt auch ganz gut geklappt. Das ist halt das Faszinierende. Ich gehe hier gerade aktuell mit einem 2-1er-Schnitt. Ich habe nie den Anspruch gehabt, also ich könnte wahrscheinlich, wenn ich mir ein bisschen Mühe geben würde, so ein 1-2er, 1-1er-Schüler sein. Wenn ich mich anstrengen würde, aber da habe ich einfach keinen Bock, ich lerne vor jeder Arbeit 8 Stunden und so. Ich mache das immer alles ganz entspannt und schreibe da die Arbeit und meistens ist es eine 2 oder eine 1. Ja, der Punkt ist nicht nur, dass du da keine Lust drauf hast, sondern es ist auch nicht jeder der Typ. Wenn ich mich hinsetze und das lerne, wenn es jetzt so Sachen sind, die ich verstehe, habe ich da kein Problem mit. Logische Sachen. Naturwissenschaften, Mathe und so weiter. Wenn es jetzt ein Textschreiben ist, wüsste ich nicht mal, was ich lernen soll. Ich kann da 10 Texte schreiben, die werden aber nicht besser. Nee, genau, das lerne ich aber auch nicht drauf. Das ist dann ein Stück weit Talent. Da ist erst, und ich meine, da sind da ein paar inhaltliche Sachen in manchen Fächern, was du gemacht hast. Also in Deutsch ist es halt, wenn du irgendwelche Werke liest, kannst du dich da natürlich noch mit auseinandersetzen. Das könnte man tatsächlich machen. Wir schreiben jetzt nächste Woche auch in Deutsch oder so. Ich hätte jetzt heute auch mal das Werk schon mal nochmal lesen können. Oder ich mache es halt nicht. Überbewertet. Also ganz ehrlich, ich habe mich, würde ich jetzt frech behaupten, also ich erinnere mich zumindest nicht dran, noch nie in meiner jetzt mittlerweile 9,5-jährigen Schullaufbahn, noch 10-jährigen Schullaufbahn fast, ja, noch nie auf irgendeine Deutscharbeit vorbereitet, weil das halt immer so, das lief. Oh, auf Mathe schon. Auf Mathe arbeiten lerne ich. Das ist, ja, da, Mathe und da Physik kannst du auch mehr lernen, aber... Ja, so Formeln und so, ne? Wenn du es halt drin hast, ist es halt entspannter. Obwohl, das da muss, also sind das dann... So was kannst du dir natürlich wieder merken. Das ist tatsächlich so. Furchtbar. Aber also bei uns ist es halt Deutsch, du schreibst da tatsächlich über den Werk, um es in- und auswendig können und wissen, an welcher Stelle was passiert und so weiter. Das kann man sich ja merken. So viel kannst du dir auch nicht merken. Doch. Nein, wirklich nicht. Kannst du ja mal eine deutsche bei von mir schreiben. Kann ich gerne machen. Ey, ich meine, an sich schreiben ist ja nicht das Problem. Ich kann da auch schön was zu schreiben. Nur kann die auch gut schreiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, ich weiß nicht. Ich bild mir außer auf meine FIFA und CS-Skills ja nicht viel ein, ne, aber auf meine Deutsch-Skills auch. aber auch ist eine blöde Kombination. Ja, als Strom. jedenfalls, was ich sagen wollte, man hat immer denselben Stress, ob man da jetzt mehr Stoff hat oder weniger. Letztendlich hat man das so in der 7. Klasse, wiederholst man alles, was man in der 1. bis 6. Klasse gemacht hat, gefühlt. Weil bei uns jedenfalls, weil dann die Klassen dann neu zusammengesetzt werden und man da unterschiedlichen Stand hat, man wiederholt das nochmal alles, fängt dann an, sich so aufs Abitur auch von den Aufgaben her so langsam anzunähern. Aber letztendlich auch in der 10, was halt früher bei G9 dann die 11 ist, da haben wir eigentlich alles nochmal wiederholt, halt den Schnelldurchlauf. Das ist halt, du machst das dann in 5 Wochen, was du in 5 Jahren vorgemacht hast. Wenn du später irgendwas studierst, so zum Beispiel, wenn du Mathe studieren würdest, machst du die erste Woche nochmal alles, was du in der Schule jeweils gemacht hast, aufarbeiten und dann geht's richtig los. So. Macht das wirklich jemand? Mathe studieren? Nicht so viele. Ich ist auch das nicht. Ist das nicht nur ein Mythos? Nee, das nicht, aber das ist bei den meisten Fächern so. Damit hat man damit nicht mehr viel zu tun hat. Tiefe Abneigung gegen Mathe aufblitzen hören. Ich würde sagen, wir rushen jetzt ein bisschen durch, sonst hängen wir hier ewig noch dran. Ja, ich will doch nur mal zu meinem Punkt kommen hier. Lass mir ja, doch mal, ja, okay. Was hast du gesagt gehabt jetzt? Das ist eigentlich, dass man sich immer nur denselben Stress macht, ob das nicht, dass es nicht so viel vom Stoff abhängt, wie viel man macht. Weil ich habe nie gesagt, man müsste irgendwas mehr machen. Ich bin froh, dass ich durch bin mit dem Gedöns. Und dass man immer denselben, also dass man denselben Stress hat. Meiner Meinung nach. Ich finde, Gedöns ist auch eine gute Zusammenfassung für alles, was in der Schule passiert. Ja, ich habe gerade wieder an Deutsch gedacht, deswegen habe ich Gedöns gesagt. Lustig. Nein. Na gut. Also, du stehst dem neutral gegenüber. Und da Können steht, würde ich sagen, ja. Also, die wollen, soll das natürlich machen. Aber es ist nicht notwendig. Nun gut. Wenn du ein Abi machen willst mit einem Zweierschnitt. Also, einer oder Zweierschnitt. Oder Null, wenn das, ja doch, das geht auch irgendwie. Gibt es irgendwelche Menschen, die Nuller-Abi haben? Das ist doch auch ein Mythos. Doch, es gibt Leute, weiß ich nicht. Also, haben die Freunde? Die von der Rechnung her 0,9 haben, glaube ich schon, aber ich glaube, da steht trotzdem der 1. Was hast du für einen Notenschnitt, Finn Janik? Ich hatte jetzt im Zeugnis 1, gerundet 1,9. Du bist mir sympathisch. Alles über 1,5 finde ich menschenverachtend. Ja, das sollte eigentlich das Ziel sein. Nee, jetzt gehen wir mal aus dem Weg, Alter. Was? Nein, der Punkt ist, ich kann nochmal Sachen abwählen und es zählen Sachen mehr. Und wenn ich das so weiterrechnen würde, dann hätte ich ein bisschen einen besseren Schnitt noch. Weil das Problem ist, Deutsch ist auch dabei. Sonst wäre ich so auf 1,2 wahrscheinlich. Aber, das ist ja auch lächerlich, Alter. Was bist du für ein Tier? Ich habe dir noch nie was für die Schule machen gesehen. Oder ganz selten zumindest. Nee, Naturwissenschaften sind echt nicht, also das ist, finde ich, echt relativ leicht. Ja, also, da machen die... Die richtigen Naturwissenschaften, nicht Biologie, das darf man jetzt an der Stelle nicht verwechseln. Genau, weil das kann zum Beispiel ist sehr gut. Und das ist wieder interessant, weil ich finde nämlich... Da muss man viel schreiben. Dass Naturwissenschaften oder gerade diesen drei großen Fächern Chemie, Mathematik und Physik in Schulen, und ich rechne da jetzt auch einfach mal frech Geometrie rein, zu viel Kraftdings beigemessen wird. Weil ganz ehrlich... Was wir gerade in Geometrie teilweise machen, ne? Das ist ja immer nur in so Blöcken, wir haben das ja nicht durchgehend über das komplette Jahr. Alter, das werde ich das auch an keiner Uni der Welt, wenn ich nicht gerade Architekt oder Physiologe werde, werde ich diese Scheiße nie wieder anfassen. Nee, wenn du nichts mit Naturwissenschaft machst, wo ich jetzt mal ausgehe, dann nicht. Aber wenn du irgendwas mit Naturwissenschaften machst, tatsächlich sogar wenn du es mit Biologie machst, dann lernst du das im Studium. Wahrscheinlich wirst du das dann nochmal da irgendwie lernen müssen. Aber Es geht ja darum, eine Grundbildung irgendwie. Das gehört für mich nicht mehr zur Grundbildung, was ich da gelernt habe. Ich weiß es auch gar nicht mehr so. Ich habe das alles wieder verdrängt. Ich weiß auch nicht alles, aber dass man. Wasser. Dass man so ein bisschen alles irgendwie so einen Überblick hat. Wie man auf irgendwie was kommt. Das ist ja die Logik hinter allem, was existiert. Ich hasse Logik. Das ist der Punkt. Das eine sind die Logikfächer und das andere sind die beschreibenden Fächer. Ja, und die beschreibenden Fächer sind. Und Logikfächer sind so das, was du aufgezählt hast. Und beschreibende Fächer fängt bei Biologie an und ist dann das halt sind Deutsch die cool. Und so weiter. Ja, Sachen beschreiben ist halt auch irgendwie langweilig. Ich möchte bitte pauschalisieren. Ja, jetzt kann ich hier nicht. Okay. Das machst du immer, ja. Wahlrecht für Ausländer. Ich finde, die Leute sollen das machen, ja. Wahlrecht für Ausländer. Es geht darum, dass alle dauerhaft im Saarland, hier in dem Fall in Deutschland, wohnen. Und Ausländer sollen an Kommunalwahlen teilnehmen dürfen. Der Punkt ist ja, also was die Idee dahinter ist, dass wenn du jetzt da, ich weiß nicht, wie für was für Zeitraum, ein halbes Jahr, ein Jahr, whatever, schon in Deutschland wohnst, dass du dann schon Kommunalpolitik zumindest mitbestimmen darfst. Aber ganz ehrlich... Finde ich komplett logisch. Es macht logischerweise Sinn, aber dann ist die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf und deswegen... Da musst du vielleicht einen Zeitraum setzen, aber ich finde das schon gut, weil ganz ehrlich, nur weil ich eventuell eine andere Staatsbürgerschaft habe oder woanders geboren bin, muss ich doch trotzdem die Möglichkeit haben, an dem Ort, wo ich lebe, mitzubestimmen, was mein Leben bestimmt. Das Formulierung. Im Prinzip schon. Aber du kannst ja auch nicht einfach nach Amerika ziehen und sagen, ich möchte jetzt hier den Präsidenten direkt mitwählen. Nee, aber ich rede ja auch nicht von Landespolitik, sondern es geht ja um Kommunalwahlen. Es geht um Kommunalpolitik natürlich. Das ist das, was ein Unterschied. Aber ich, also für mich das eher also, so das Prinzip an sich. Nee, also Kanzler, also bei diesen Bundestagswahlen würde ich sagen, nö. Ja, nein, aber. Also da wählt jeder in seinem Land. Aber Kommunalwahlen würde ich schon sagen, weil das halt so auch direkt beeinflussend ist. Ja. Was abgeht. Zumindest ein Stück weit. Ja, also wie gesagt, für mich wäre das halt das Prinzip. Jetzt habe ich schon mal die AfD quasi aus meinem Ding rausgetan und die NPD, sehr gut. Im Saarland soll die Grunderwerbssteuer wieder gesenkt werden. Ist mir scheißegal. Ja, da will ich jetzt auch neutral machen. Ich weiß halt nicht, wo die ist und so weiter. Die Steuern für den Staat immer gut, wenn die verschuldet sind. Und es sind alle Bundesländer und es sind alle Kreise verschuldet. Tja. Und das Land auch. Von daher. Ist halt nicht so schlecht, ein bisschen mehr Steuern. Und natürlich, wenn du mehr Gewerbe im Saarland halten willst, dann solltest du die auch nicht zu hoch setzen. Tja. Das ist fast wie in der Wirtschaft. Aber Steuern senken ist doch auch einfach nur so ein typisches Wahlversprechen. Passiert nie wirklich. Naja. Wäre dumm, weil wenn du erstmal in der Macht bist, helfen dir die Steuern, ja. Dann waren die FDP, das ist eine blöde Ey, Frage. Ich wollte fragen, war die FDP das letzte Mal als, ne, also die Partei mit den meisten Stimmen, aber das war sie natürlich noch nie. Nee, das Ding ist doch tatsächlich, ja, dass die NPD in Hamburg wieder im Kommen ist. Ich habe sehr viele Plakate gesehen. Von ja, irgendeinem Junge, der nicht viel älter ist als ich. Wir haben auch mal NPD-Plakate hier hängen. Die echt? Die NPD das ist unter wegen dir? Die haben die Zielgruppe ausgemacht und wollen dich jetzt gezielt anwerben. Schon schwierig, also das kommt definitiv am Ende nicht raus. Wie gesagt, da kommen maximal noch die Grünen raus und die Coolen sind links. Jetzt geht's los, Finn, pass auf. Gleichgeschlechtliche Paare gemeinsam Kinder adoptieren. Klar. Ja oder nein? Klar. Finde ich auch gut. Also das ist für mich keine Frage. Die Frage, die ich immer noch habe, das gehört jetzt dazu und ich weiß, die Frage kommt nicht, weil ich habe das Ding schon mehrmals durchgemacht mit Klassenkameraden. Jetzt habe ich aber eine Frage. Hm? Warum? Also ich sehe es genauso, aber warum siehst du es so? Ja, warum nicht? Wenn's, also ich finde halt... Wenn zwei Leute jemand ein Kind adoptieren wollen und sich drum kümmern wollen, warum nicht? Ich sehe das halt so, dass das... Also das ist genauso wie mit Homo-Ehe, ja oder nein? Das ist was anderes. Da wollte ich noch drauf... Das ist für mich was anderes, aber red weiter. Okay, weil pass auf, weil ich finde, dass wenn so eine innige Beziehung herrscht, dann kommt dieser Kinderwunsch, sowohl bei Mann und Frau, als auch bei Mann und Mann oder Frau und Frau. Und dann finde ich es, zumindest theoretisch, ist das möglich. Und ich finde es dann nur billig, dass die sich genauso denselben Wunsch erfüllen können, wie das eben auch die Heteropaare tun. Und ich finde eben auch, dass die heiraten dürfen. Aber okay, was sagst du dazu? Also der Punkt, dass es Lebensgemeinschaften so gibt, da habe ich auch nichts dagegen. Der Punkt ist nur, dass es geht ja darum, dass es steuerrechtlich gleich ist. Die wollen jetzt ja nicht unbedingt eine Ehe, aber die wollen steuerrechtlich genau dasselbe haben. Und also ich habe das jedenfalls so verstanden, dass die Idee war, dass es eine Steuererleichterung für die Ehe gibt, dass... dass die Idee dahinter ist, dass quasi dafür gesorgt wird, dass es mehr Kinder gibt und dass sich gut um die Kinder gekümmert werden kann, dass genug Geld für die Kinder da ist. Und klar, wenn du adoptierst, ist das was anderes, aber wenn man das nur darauf bezieht, auf die Beziehung, macht das ja gar keinen Sinn, dass es steuerliche Vorteile gibt. Und warum sollten die steuerliche Vorteile haben, damit sie Kinder zeugen? Weil das wird wahrscheinlich nicht passieren. Weißt du? Wenn es passiert, dann sollten die überdringend zum Arzt. Aber dann macht die steuerrechtliche Bevorteilung von der Lebenspartnerschaft für mich gar keinen Sinn mehr. Die werden nicht bevorteilt, die werden gleichgesetzt. Und ich finde, eine Bevorteilung von der Ehe, das meine ich. Weil meiner Meinung nach war das mal die Idee dahinter, dass dafür gesorgt wird, dass es mehr Kinder gibt. Aber dann sollte man eher irgendwelche Kindergelder, whatever, ich kenne mich da nicht aus, anheben. Dann, genau, würde ich auch sagen. Dass halt die Geld bekommen, gucken. Aber jetzt nicht die steuerlich erleichtern, die Ehen, weil da ja nicht mal unbedingt ein Kind daraus resultiert. Moment, das heißt, dass auch Hetero-Ehen steuerlich erleichtert werden. Ja, genau. Egal, ob die das Kinder haben Punkt. Oder nicht. Ja, das ist der Punkt. Und deswegen, ja wollen, das, deswegen wollen die Homo-Leute das auch. Die Homo-Leute. Du hast die Hetero-Leute gesagt, deswegen wollte ich da jetzt das so weiterreden, dass mir aufgefallen, dass sich das voll dumm anhört. Aber... Fakt ist, dass du es gesagt hast. Hallo. Ja, ich habe aber auch lange gehadert. Hä, womit ich gerade hadere, ist, warum ist denn das überhaupt? Das ist ja komplett dumm. Das naja, ist, gar nicht. Man hofft, dass daraus Kinder resultieren und das ist halt, ich weiß nicht, ja, es gibt da wahrscheinlich noch mehr nicht, Gründe dann, warum hofft man dann nicht, dass Homo-Ehen Kinder adoptieren? Ja, aber Kinder adoptieren ist für mich was anderes, weil die Kinder, die gibt's ja schon. Okay. Und ich glaube, es soll tatsächlich einen Anreiz schaffen, dass die deutsche Bevölkerung nicht schrumpft, whatever. So. Und also ganz ehrlich, in die Richtung verstehe ich das immer nicht, weil steuerrechtlich macht das für mich keinen Sinn. Ist okay, wenn beide nicht erleichtert werden und dass dieselbe Art der Partnerschaft ist. Und dann, sobald die ein Kind adoptiert haben, geboren haben, whatever, kriegen die Steuererleichterung. Ja. Da war ich zufrieden. Finde ich auch besser. Ich würde jetzt nicht verstehen, warum, nur weil die jetzt eingetragene Lebenspartner, also ne, weil sie jetzt eine Ehe ist und keine eingetragene Lebenspartnerschaft mehr, die steuerlich erleichtert werden sollen. Verstehe ich generell nicht. Also das ist also ja auch was Älteres. Das würde ich sowohl bei Hetero- als auch bei Homopaaren dann einfach ändern. Ja, das Problem ist, du kannst jetzt nicht als Partei in der Macht sein und sagen, ich nehme euch eure steuerliche Erleichterung weg. Das ist nämlich der Punkt, warum da keiner drüber nachdenkt und alle entweder sagen, okay, wir setzen sie nicht gleich, weil das ist ja so die Traumfamilie, wie ich sie mir vorstelle, oder wir setzen das gleich, weil wegen Gleichberechtigung. Aber deswegen, es kommt ja niemand auf die Idee, ich sag mal, es ist blöd. Vielleicht 50% der Deutschen, gehe ich mal von aus, dass die verheiratet sind. Das ist, glaube ich, einfach eine Lüge. Ach doch. Das google ich jetzt. Red mal weiter. Nee, das kannst du ja nicht. Also, ich weiß nicht, wie viele Kinder es gibt, aber alle Älteren sind, also viele Ältere sind verheiratet und so weiter. Aber du kannst jetzt, selbst jetzt so 30%, das ist so eine riesige, es ist ja keine, also es ist nicht mal mehr eine Minderheit, sondern es ist halt ziemlich viele und die kannst du nicht einfach allen denen sagen, ja gut, ihr müsst jetzt wieder mehr Steuern bezahlen. Hehe. Das wäre wie mit der Maut so. Ja, ihr müsst eigentlich nicht weniger bezahlen, aber damit es gleich ist, müsst ihr doch was bezahlen. Jetzt habe ich das falsch gesagt, aber ja. So. Ich glaube, das findet man auch nicht so leicht, die Zahlen. Aber schätzungsweise. Allein die ganzen Rentner. 59%. Ja, passt doch ganz gut. Mhm. Also ich wollte jetzt auf jeden Fall nicht so hochgreifen mit 50. Und 90% würden ihren Ehepartner noch einmal heiraten. Das ist auch eine Lüge. Von den, ja gut. Von den Verheirateten. Was jetzt Anzahl der Ehepaare ja, ohne Kinder. Ja, die verheiratet sind natürlich danach nicht mehr. Das ist also Anzahl der Ehepaare ohne Kinder, 9000. Und mit Kindern? 792, 8000. Also es sind mehr ohne Kinder. Ja, also macht natürlich Sinn. Also das macht für die, also das hätte ich jetzt auch so eingeschätzt. Also deswegen macht das für mich keinen Sinn. Ich weiß nicht, was noch, wofür die noch geeignet sind, damit alles geregelter abläuft, dass das so der Standard ist, natürlich. Aber dann, wenn es nur darum geht, dass du so ein Familienleben hast und nicht alle alleine wohnen und so mehr Familienzeug hast, dann macht es ja auch keinen Unterschied. Dann musst du beide steuerlich erleichtern. Pass auf, jetzt kommt's. 1950 haben noch 750.000 Leute jährlich geheiratet. Mittlerweile sind es nur noch 400. Ja. Also fast die Hälfte. Ja. Da Fug. Obwohl, es müssten eigentlich mehr sein, weil sich auch mehr scheiden. Dann müssten noch auch mehr wieder neu heiraten, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Die meisten Ehen trennen sich nach 6 bis 10 Jahren. Ja. Aber wobei ich das, also, weiß ich nicht, oder? Faszinierend, steht hier. Also ist das ein Schnitt oder ist das so? Das ist ein Schnitt. Also, ne, warte. Ist das so wie so eine Art Diagramm quasi, dass ich, keine Ahnung, so und so viele nach so und so viele Tagen, nee, Wochen. Nee, hier steht Anteil der Ehescheidungen nach 6 bis 10 Jahren 23,68%. Ja, aber dann ist es schon so in Abschnitte aufgeteilt. Es ist jetzt nicht so, dass alle zusammengerechnet werden, weil sonst hätte ich gesagt, es gibt welche, die haben, weißt du, die heiraten mit 20 und dann bis zum Lebensende und es gibt welche, die trennen sich nach 2 Monaten. Und dass daraus dann dieser Schnitt resultiert. Aber so ist es ja tatsächlich, dass 23% der Ehen nach 6 bis 10 Jahren getrennt werden. Also, Moment, 17,6 Millionen der Deutschen sind verheiratet. Nee, 17,6 Millionen Ehepaare gibt es. So. Also das Doppelte. Das heißt das Doppelte. 15,30 ja. Ist ja fast. 35. 50. Ja, genau. So, ja. Also passt schon. Moment. Das stimmt, die 59% aber nicht. Ja, dann ist es wahrscheinlich von... Ach, keine Ahnung. Aber es geht in die Richtung um die 50. Waren jetzt auch zwei verschiedene Quellen. Na gut. Aber deswegen sage ich nur, ich verstehe das Prinzip generell nicht mit diesem steuerlich. Aber natürlich sollen die dasselbe wie eine Eheschließung haben. Ich verstehe nur den steuerlichen Hintergedanken nicht. Wenn es nicht der ist, den ich genannt habe, dann muss man ihn einen anderen nennen oder ja, das irgendwie anders erklären. Weißt du, was richtig lustig ist? Hier gibt es eine Statistik für Nationalität ausländischer Partner. Deutscher Mann, ausländische Frau, 13,7%. Ja. Deutsche Frau, ausländischer Mann, 18,6% und insgesamt 15,9%. Ich hätte es jetzt tatsächlich andersrum geschätzt, aber lass mal weitermachen. Na gut. Ich würde die auch überspringen, weil das ist jetzt eine lokale Sache. Der Flughafen juckt mich ja nicht. Ja, aber für die ist der wichtig, dass die im Saarland noch einen Flughafen haben. Das müsste genau, aber mich juckt nach Frankfurt. Genau, deswegen habe ich überspringen. Im saarländischen Polizeidienst sollen mehr Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten. Finde ich gut, und zwar mit der Begründung, dass ja auch viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland leben. Und dann ist einfach ein ganz anderer Kontakt da. Ich stimme da nicht zu. Warum nicht? Weil es sollen die in der Polizei arbeiten, die am meisten dafür qualifiziert sind. Deutschland, der Polizei Deutschen. Nein. Oh, kommt jetzt die Frauenquote ins Spiel? Das ist genau wieder bei der Frauenquote, tatsächlich. Ich merke es. Haben wir da schon mal drüber geredet? Ich weiß es nicht. Aber aber in einem anderen seriösen Podcast wurde darüber mal geredet. Ja, ach Gott, da habe ich mir eine E-Mail geschrieben und die haben darauf nicht geantwortet. Das ist die schlimm. Assis. Was hast du geschrieben? Ja, ich habe meine Meinung erklärt, aber das würde jetzt... Fünf rindet Frauen scheiße. Nein, der Punkt ist, dass die Qualifizierten das machen sollten. Und egal, wie das ist, es macht doch gar keinen Sinn, jetzt zu sagen, wir müssen 5 Ausländer einstellen. Dann bewerben sich da 10 Ausländer und 500 Deutsche. Dann stellen die 10 Ausländer ein und für 500 Deutschen auch nochmal 10 vielleicht. Nee, aber pass mal auf, okay, dann habe ich das vielleicht falsch interpretiert. Aber so wie ich das verstanden habe, war, wenn du einen Deutschen hast und einen Türken oder einen Italiener oder einen Polen mit derselben Qualifikation, dann sollten die lieber mehr... Nee, finde ich auch nicht. Also, nee, doch, weil davon gibt es noch nicht so viele im Polizeidienst. Und dann hast du eben doch ein bisschen dieses... Ja, in dem Idealbild vielleicht eventuell schon, aber ganz ehrlich, es wird nie so sein, dass die komplett gleich sind. Jetzt, wenn die für Noten, Test, whatever, genau gleich sind, gibt es ja immer noch irgendwas Persönliches, was du an dem einen mehr magst als an dem anderen. Und wenn sie das müssen halt ja nur ungefähr gleich sein. Jetzt kannst du nicht mit dieser Logik kommen, das funktioniert nicht. Aber, annähernd. Aber es sind ja schon nicht mehr gleich. Nein. Nein, die Anzahl der Landkreise. Ich bin der Meinung, dass man das absolut nicht forcen soll, sondern die natürlich dieselbe Chance geben soll. Wenn die sich bewerben, aber das null damit zu tun hat. Da sollen halt, ich hätte auch was dagegen, wenn 50% Frauen und 50% Männer da arbeiten. Wenn die Frauen talentierter dabei sind, sollen da bitte 99% Frauen arbeiten, 100% Frauen arbeiten. Wenn die Männer mehr talentiert sind, 100% mehr. Und wenn es halt nicht so ist, dass das ein Geschlecht mehr talentiert ist, wie es bei jedem Job ist, dann ist halt, gibt es irgendwo ein Verhältnis einfach von denen, wie viele das machen. Na, pass mal auf, dann finde ich aber... Also generell ist ja so, dass Frauen, das ist ja nachgewiesen, einfach eine sehr deeskalierende Wirkung haben. Gerade für den Polizeidienst ist es, glaube ich, relevant. Einfach nur durch Anwesenheit. Und ich glaube, dass das vielleicht nicht unbedingt als Eignung gerechnet wird. Ja, dann ist es eine Frage des Eignungstests, wie das gemacht wird. Aber ich finde schon, dass es ein Eignungskriterium ist. Genau. Also da muss die Polizei dann whatever zum Beispiel gucken, und sagen, okay... ein Punkt ist, wie deeskalierend wirkt man. Ein anderer Punkt ist, wie kann man tatsächlich dann, wenn Gewalt passiert, die das irgendwie trennen, whatever. Und weißt du so, ne? Wenn der eine so ein bisschen deeskalierend wirkt und weißt du, das irgendwie so abwägen. Es gibt ja mehrere Kriterien, es gibt ja noch viel mehr. Wie sportlich, wie whatever, ne? Es gibt ja ganz viele Sachen, wie intelligent. Und das muss natürlich dazu zählen, wenn das für den Polizeidienst wichtig ist. Es hat ja nichts damit Beispiel zu tun, dass du... bist ziemlich wenig intelligent. Ja, genau. Jedenfalls, so, okay, deswegen also, sage ich, es soll nicht mehr, aber ich habe auch nichts dagegen. Also, neutral oder was? Nee, ich stimme oder nicht zu, nicht weil es soll nicht mehr. Nur obwohl, gut. Eigentlich müsste man neutral dann machen, ne? Ja. Die Anzahl der Landkreise soll verringert werden, würde ich überspringen, weil das halt auch lokal ist. Das Lokal. Ja, obwohl das ist so eine Sache ist, wo ich sagen würde, nein, einfach nur aus dem Grund, weil es so bürokratischer Scheiß ist. Früher ich würde das Saarland einfach haben die Landkreise zusammengelegt hier, damit die weniger bürokratischen Aufwand haben, haben sie gedacht. Und das war nie der Fall, aber deswegen gab es auch ein einheitliches Kennzeichen mittlerweile. Seit ein paar Jahren kann man das alte Kennzeichen wieder benutzen, aber man kann sich aussuchen. Das heißt, man kann das von dem großen Kreis, den existiert, nehmen oder das von dem Altkreis, also den es früher mal gab, kann man auch das Kennzeichen nehmen. Wie heißt das Kennzeichen? Witzig. Finde ich auch, deswegen sage ich es. Aber jedenfalls, jetzt weiß man gar nicht mehr, wenn man Kennzeichen sieht, okay, der könnte jetzt aus dem ganzen, also aus dem großen Kreis stammen. Er kann aus dem Bereich stammen, wo die das Kennzeichen immer noch haben müssen, oder aus dem Bereich, wo die das nehmen können, aber auch ein anderes nehmen können. Also ich überspringe unnötig. Die juckt. Also das ist so unnötig, glaube ich, Bürokratie kam, den man einfach lassen kann, weil es genug andere Aufgaben gibt. Ich habe die These übersprungen. Ich auch. Gut. Die geisteswissenschaftlichen Fächer an der Universität soll also mehr Landesmittel halten. Das ist doch scheiße. Das ist bildungssachenmäßig. Ich weiß nicht, ob die zu wenig erhalten, aber... Neutral. Einfach mal. Ja. Das nächste ist auch nur lokal. Es geht um Stadtautobahn. Das nächste wird wieder interessant. Also 18. Überspringen oder neutral? Was hast du jetzt da gemacht? Ich habe überspringen gemacht. Ist ja egal. Ich habe ja eh was anderes bis jetzt schon. In öffentlichen Gebäuden sollen weiterhin christliche Symbole, zum Beispiel Kreuz, angebracht werden dürfen. Ist die Frage, wer es entscheidet, ne? Ich habe das erste Mal gemacht, habe ich ja gesagt, aber letztendlich... Dürfen, ja klar, oder? Das ist doch dann immer das Ermessen von der Person, die es aufhängen will. Oder? Ja, das ist der eine Punkt. Aber wenn jetzt da alles Christen sind im Rathaus, whatever, und die vor die Eingangstür ein Kreuz hängen und da dieses katholische Schriftzug drüber machen und dann kommen Muslime, die da irgendwas auch wachmachen wollen und fühlen sich da nicht wohl, weil das Rathaus ist. Du meinst, an so öffentlichen Orten sollte das nicht spezifisiert Weiß sein? Ich nicht, also weil man sich natürlich auch angegriffen fühlen kann und sich nicht willkommen fühlt, wenn das da steht. Also, fällt mir jetzt aber andersrum, guck mal, vielleicht dürfen da einfach jeder sein Symbol dran hängen, die einen packen, ihr Kreuz in die nächsten, ihre Moschee. Ja, aber in kleinen. Du kannst ja nicht bestimmen, wie das Rathaus aussieht, das bestimmt ja dann die Leute, die da arbeiten. Ja, okay, dann halt und nicht. Deswegen, also ich habe beim ersten Mal, habe ich das ja anders irgendwie gedrückt. Da bin ich auch gerade verwundert, dass die Grünen rausgekommen sind, obwohl ich das verboten habe. Aber Cem Özdemir Muslim. Dieses Dürfen dachte ich ja, okay, die sollen ja machen, was sie wollen, aber letztendlich ist es auch irgendwie ein bisschen, dann, wenn es öffentliche Gebäude sind, ein bisschen blöd. Privat natürlich jeder, was er will. Was war die Frage genau, nicht, dass ich jetzt hier falsch. Ne, sollen weiterhin. Nee. Frauenquote in Ministerien. Für das Leitungspersonal in den saarländischen Ministerien, also in den deutschen Ministerien, soll eine feste Frauenquote gelten. Erster Punkt dazu. Es soll nie eine Frauenquote geben, weil eine Frauenquote immer diskriminierend dem Mann gegenüber ist. Wenn es eine Art Geschlechterquote. Es müssen mindestens 30% Männer und 30% Frauen sein. Hey, das ist dasselbe, was wir schon gerade diskutiert haben. Nee, ja, aber das ist, also ich nur nochmal zu dem Begriff, aber generell natürlich, wie ich das eben gesagt habe, die qualifiziert sind, sollen das machen. Wenn Frauen qualifiziert sind, sollen die das machen und wenn nicht, dann nicht. Aber es ist auch übel diskriminierend, wenn das dann nur, weißt du, wenn dann die Frauen dann einen Vortritt bekommen oder einfach, dass es die Quote für Frauen gibt. Vielleicht ist es in 10 Jahren anders. Dann sind das 90% Frauen und dann wollen die Männer eine Männerquote. Das macht keinen Sinn. Wenn, muss es irgendeine Geschlechterquote sein. Dass da noch niemand drauf gekommen ist, frage ich mich bis heute noch, warum? Kann ich jemand mal eine zündende Idee haben und sagen, ja, es hört sich zwar lächerlich an, aber damit es fair ist und wir nicht wieder eine Ungleichheit schaffen, die wir eigentlich beseitigen wollen, sollte man das wenigstens umbenennen. Aber egal. Ich bin dagegen. Jetzt habe ich neutral gemacht. Nee, das geht schon mal nicht. Deutsche sollen bei der Vergabe von Sozialwohnungen bevorzugt werden? Nein. Wieso denn? Hä? Was ist das für eine Idee? Ja, der Punkt ist, also ich habe da auch Nein gedrückt, aber eine Klassenkameradin hat es schon gesagt. Also, weil, die Deutschen zahlen ja Steuern dafür, dass es sowas gibt. Hey, die Deutschen? Nein. Alle, die in Deutschland leben. Oder nicht? Je nachdem. Kannst du mir nicht erzählen, dass der Türke an der Ecke, der sein Gemüse verkauft, keine Steuern zahlt? Nein, natürlich nicht, aber dann hast du ja auch... Du solltest ja auch das Recht auf die Sozialwohnung haben. Ja, natürlich, aber wie ist es mit einem Flüchtling? Im Prinzip würde ich sagen, ja, weil der hat wahrscheinlich keinen anderen Ort zu wohnen. Aber es ist natürlich für den Deutschen auch blöd. Also, es, ganz ehrlich? Es ist, weil der Flüchtling ja keine Steuern bezahlt und der Deutsche dafür Steuern bezahlt. Aber ich bin immer noch... Also, bezahlen Leute, die Sozialhilfe beantragen, eigentlich von Sozialhilfe leben, eigentlich Steuern? Nee, oder? Nee, auf jeden Fall weniger. Aber der Punkt ist ja, der wird irgendwann mal Steuern bezahlt haben. Sonst ist er schon ziemlich arm dran und hat die Wohnung eigentlich fast verdient, wenn er nicht richtig asozial ist und das absichtlich macht. Das haben einfach alle dieselbe, ich finde, alle haben dasselbe Recht auf eine Sozialwohnung. Ich finde, das ja, klar. Aber nur weil du gefragt hast, du kannst es nicht verstehen. Also ich bin auch der Meinung. Aber natürlich gibt es da schon einen Anlass für. Den ich auch durchaus verstehen könnte. Aber es ist nicht mal was, wo ich jetzt, also weißt du, das ist kein Bereich, in dem ich bis jetzt irgendwelche Erfahrungen, weißt du, ich kenne also, nicht mal jemanden, der ein Problem damit hatte. Bei Landtagswahlen soll das Wahlalter abgesenkt werden. Ja, finde ich schon. Hatte ich tatsächlich neulich mit einer Politikerin, die Kommunalpolitik hier macht bei uns und noch ein paar anderen Schüler von unserer Schule, eine sehr interessante Diskussion drüber. Welche Meinung war sie und von welcher Partei war sie? Sie war von den Grünen, glaube ich. Und sie war der Meinung ja und wir waren teilweise auch der Meinung ja und teilweise auch der Meinung nein. Weil einige von uns der Meinung oder Leute eben der Meinung waren, dass Jugendliche noch nicht so in der Thematik drinstecken und dass das dann einfach zu einem dummen Ergebnis führen könnte, weil irgendwelche dummen Assis dann die AfD wählen aus Dummheit und dass sie dann unnötig Stimmen kriegen. Wir hatten das als Thema Beispiel. Tatsächlich auch im Unterricht, dass wir diese Parteienvorträge hatten. Und das ist natürlich ein Punkt, aber ganz ehrlich, zumindest wenn du einmal Parteienvorträge gemacht hast, ein bisschen was von den Nachrichten mitbekommen hast, hast du in der Schule noch mehr Ahnung als viele, viele Erwachsene. Vor allem sehe ich auch, dass das da einfach ein bisschen an den Parteien ist, dass die hingehen müssen und sagen, gut, das Alter wird abgesenkt. Das heißt auch, dass wir diese Leute mehr informieren müssen, dass einfach die Parteien mehr auf Jugendliche zugehen müssen. Ich finde das nicht verkehrt, tut mir leid. Ja, nein, ist verkehrt finde ich es ja auch nicht. Und es ist natürlich sinnvoll. Aber den Punkt gibt es auf jeden Fall. Aber das trifft leider auf alle Leute zu. Und du kannst leider nicht immer alle Leute informieren. Und es gibt Leute, die gucken sich halt nur die RTL-Nachrichten an und denken dann, sie haben alles verstanden. Ist nun mal so. Tja, dann weg. Aber ja, das ist ja nicht der Punkt, sondern die dürfen halt auch wählen. Und dann darfst du auch ab 16 wählen. Es ja, gibt dann werden die halt weggesperrt. Für mich kein Grund. Das Problem ist, wir sind in dem Alter, weil es geht wahrscheinlich um auf 16, weil 16 gab es in Bremen schon mal und 18 ist das Wahlalter, 2 Jahre macht schon Sinn. Deswegen rede ich jetzt von 16 Jahren. Ja, nee, das Hauptargument von den Pro-Leuten war dann eben, dass dieses Desinteresse und diese Dummheit genauso gut bei alten, beziehungsweise erwachsenen Leuten auftreten kann wie bei Jugendlichen. Aber der Punkt ist, dann wäre es ja komplett egal, wenn die Desinteresse genau dieselbe ist und dann ist es ja egal, ob die jetzt wählen oder nicht wählen. Aber natürlich ist es so gut, die so früh wie möglich einzubinden. Und zweitens, haben wir da schon mal diskutiert im 2016er Podcast, das ist ja sowohl in Amerika, bin ich mir nicht sicher, aber beim Brexit vor allem so, dann war, dass die alten Leute dafür abgestimmt haben und die jungen Leute das jetzt für 10, 20, 25, 30 Jahre an den Backen haben. Darüber hast du geredet und ich habe geschlafen, ja. Jedenfalls, die jungen Leute sind zu 70% gegen den Brexit gewesen, die alten Leute für ungefähr denselben Satz dafür. Das weiß ich. Und das hast du sogar mir erzählt. Und, ja, ich weiß, ich war auch ein bisschen da, aber ich war so ein bisschen sediert. Dann ist es natürlich viel besser, wenn die 16-Jährigen schon was für die Zukunft bestimmen können, mit, weil es ihre Zukunft ist. Ja, wobei die 80er, die 80 sind, vielleicht nicht mehr so viel Zukunft haben, wie die 16 sind. Das ist rassistisch. Ich habe vielleicht gesagt. Nee, ist auch gar nicht rassistisch. Und mit rassistisch hat es eh nichts zu tun, aber du wolltest einfach was sagen. Deswegen gibt es da eigentlich keinen großen Grund für. Aber was ich sagen wollte, wenn man in unserem Alter ist, dann kennt man viele Leute, denen man das nicht zutrauen würde. Selbst bei mir in der Klasse kennt sich da viele nicht aus. Aber ich weiß, die vielen würden nicht die AfD wählen, weil sie wissen, sie sollen nicht die AfD wählen. Ob sie dann die SPD, die Grünen oder whatever wählen, ist mir komplett egal. Die können auch gerne die Partei wählen oder was gibt es denn noch für Spaßparteien, die eh nicht bekommen? Keine Stimmen, die kenne ich schon gar nicht mehr. Ja, die Piraten, die haben ja kurz gedacht, sie können richtig Politik machen, dann haben sie verkackt. Im Saarland sind sie sogar tatsächlich noch im, im Landtag. Wir müssen darauf achten, dass die nie unsere Adresse rauskriegen. Wir machen die Mahnwache vor uns raus. Tja. Die Piraten wissen nicht, was sie sind. Und wir müssen tatsächlich darauf achten, weil da kommt dieser eine Piratenpolitiker, der jemanden abgestochen hat und auf der Sackkarre weggefahren hat. Also ich weiß nicht, ob er den wirklich abgestochen hat, aber er ist mit einer Leiche und einer Sackkarre durch die Straße gefahren. Und das klingt gefährlich. Eine Leiche? Der hatte eine Leiche auf einer Sackkarre und ist damit durch die Straße gefahren. Ah, stimmt, ich erinnere mich da dran. Das hat der Böhmermann auch kurz angerissen, deswegen habe ich da mal nachgelesen. Richtig merkwürdiger Typ. Naja, gut. Nee, das ist... jedenfalls, ja. Ja. So. Moment, ich muss erstmal, ich habe kurz WhatsApp geschrieben, ich muss erstmal wieder auf den Malomat zurück. Grundschullehrerinnen und Lehrer sollen beim Einstiegsgehalt den Lehrerinnen und Lehrer anderer Schulformen gleichgestellt werden. Ja. Weil? Als Waldorfschüler sehe ich das. Nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil, also mal ganz ehrlich, der Job als Grundschullehrerin ist doch mindestens genauso stressig wie der von einem. Und wenn ich intellektuell so anstrengend, dann locker, weil das halt einfach Kinder sind und die denen irgendwas reinbringen. Natürlich, aber das kannst du bei jedem einzelnen Job sagen. Ja, genau. Die Welt funktioniert nicht ohne Jobs wie, obwohl das ist auch wieder ein blödes Beispiel, weil die von der Müllabfuhr tatsächlich viel Geld dafür bekommen, also als für andere handwerkliche Jobs, weil das einfach keiner machen möchte, weil es mit Müll zu tun hat. Aber also Jobs, die du unbedingt brauchst, die unbedingt jemand machen will, aber du dann natürlich nicht unbedingt als Berufswunsch hast. Ich finde allgemein so sinnfrei, dass wir Leute, die quasi unsere Kinder ausbilden oder uns ausbilden letztendlich, wir sind ja quasi noch keine Erwachsenen, ja, dass die einfach so niedrig bezahlt werden, niedriger als unsere Müllmänner. Das macht doch keinen Sinn. Naja, aber also... Mach das, nee, mal ganz ehrlich. Oder Lehrer oder verdienen schon genug Geld, dass sie über die Runden kommen können. Ja, aber die verdienen weniger als Müllmänner. Wie kann das sein? Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Macht das Sinn? Ist das denn so? Ich würde behaupten, dass das so ist. Also da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Kommt natürlich auch an, was du machst, wenn du Grundschullehrer bist vielleicht... Und, aber ich meine, Grundschullehrer ist so, wie wenn du als Erzieher arbeitest. Das ist ja noch schlimmer, weil da verdienst du ja noch weniger Geld. Das sind eigentlich die Anfangssachen, die pädagogisch viel anspruchsvoller sind. Es geht vielleicht bis zur 9. Klasse, da ist das pädagogisch anspruchsvoll. Aber spätestens dann, also bei uns zur 9. Klasse, dann fängst du in der Oberstufe an, da musst du pädagogisch nichts mehr leisten. Die Lehrer können sich einfach hinstellen und Sachen erzählen und die Schüler müssen halt zuhören, wenn sie ihr scheiß Abi machen wollen. Da geht es dann nur noch darum, die Themen gut zu vermitteln. Du musst dann deswegen nicht unbedingt Pädagoge sein. Oder es muss nicht jeder Lehrer Pädagoge sein. Du kannst dann nämlich zu irgendeinem Lehrer gehen, der das doch ein bisschen drauf hat. Obwohl die meisten das eigentlich drauf haben bei uns. Es gibt nur so ein paar, die das nicht so sehen. Aber das ist halt ein anderes... Also, ne? Wie, ich lerne ein nicht ganz anderes Aufgabenfeld. Ich meine, spätestens ein Professor erzählt nur, was er will. Da hat das ja nichts mehr mit Pädagogik zu tun. Du hörst ihm ja nur zu und gehst dann wieder. Du hast ja nicht mehr Kontakt unbedingt mit dem. Ja, okay, ich habe dann wieder gefährliches Halbwissen von mir gegeben. Also ein durchschnittlicher Grundschullehrer verdient zwischen 3.400 und 4.600 Euro monatlich. Und ein Müllmann mit der Ausbildung verdient 3,2. Also 3,28 bis 3,2. Und das Einstiegsgehalt liegt sogar nur bei 1,5 bis 2,3. Aber also, es ist tatsächlich so, dass die nicht unbedingt, wie man das immer so früher als Beispiel nimmt oder so, aber natürlich ist das bei Lehrer, aber wie ist denn das? Ich möchte kurz zitieren. Braucht ein Müllmann eine Ausbildung? Bereits ein ungelernter Jugendlicher mit 15 Jahren kann den Beruf ergreifen, aber nur mit einem Realschulabschluss bieten sich Aufstiegsmöglichkeiten. Komm ja, vorbei. Der Punkt ist, geil. wie ist das denn? Grundschullehrer werden, können auch verbeamtet werden, oder nicht? Korrekt. Und als sind Beamter sogar, solltest du doch genug Geld. Ja, vor allem ist deine Rente gesichert. Okay, so schlecht sind diese. Ja, hab ich doch gesagt. 3,4 bis 4,6. Ja, ich hab da nicht so den Ahnung von. Vor allem, weil du mit Deutschland nicht drüber redest. Grundschullehrer, hab ich doch gesagt. Ja, du hast es gesagt, aber ich kann das jetzt nicht in 10.000 verschiedene Gehälter, die ich im Kopf habe, einordnen und weiß genau, wie viel der jetzt verdient. Versager. Aber, Mann, das gibt Wasser von Viva con Aqua. Da ist so eine Sache, da wir sagen, neutral, weiß ich so, also, ne? Nee, ist, ich finde das gut. Es ist eh irgendwie blöd, dass die unterschiedlich bezahlt werden, aber die machen ja auch unterschiedliche Aufgaben, die Lehrer. Auch ob du jetzt Gymnasiallehrer bist oder Hauptschullehrer, ist ein Unterschied. Auch Hauptschullehrer ist ziemlich viel pädagogisch. Und wir haben eine Lehrerin, die das mal gemacht hat für so als Aushilfslehrerin für einen kurzen Zeitraum. Aggressiv. Nee, das eben nicht. Und dann hat sie diese Hauptschulklasse mit der nicht klargekommen. Aber bei uns bringt die uns das natürlich super bei, weil ja, weil auch Hauptschüler alle asozial sind. Jedenfalls, das, also das ist so eine schwierige Sache. Das sind unterschiedliche Aufgaben, deswegen können die unterschiedliche Gehälter bekommen. Was jetzt da mehr gewichtet werden soll, das ist dann wieder die Sache des Staates, ne? Wenn die verbeamtet sind. Und wie das dann läuft, weiß ich nicht. Aber ansonsten, ja. Ist schwierig. Aber ich habe jetzt eine 3 gemacht. Du kannst die nächste Frage vorlesen. Ja, Moment, ich muss kurz jemanden antworten, das ist wichtig. Aber ich kann ja genau. Im Härtefall soll auch künftig Ausnahmen bei der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern und Asylbewerberinnen geben. Du wirst auch drüber nachdenken. Stimme ich zu. Und zwar, weil, da kann ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, weil ich da auch persönlich einen Fall kenne, wo das, der mich auch jetzt schon seit einem Jahr oder was begleitet, von einer sehr guten Freundin von uns, die hierher gekommen ist. Und, ja, aber was heißt das denn? Im Härtefall Ausnahmen. Das ist ja schwammiger, so, geht's ja nicht. Jetzt mal so ganz, ja, okay, es ist schon ein bisschen schwammig formuliert, da gebe ich dir recht. Aber wenn du das mitkriegen würdest, was ich aktuell so mitkriege, ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich darauf eingehen kann. Nein, aber. Aber. Also, das sehe ich schon. Was ist denn der Härtefall? Also. Der Härtefall, das kann ja alles heißen von, weiß ich, wenn irgendwas passiert, dann direkt ins Flugzeug und direkt abgeschoben ohne ein Asylverfahren. Das kann heißen, in dem besonderen Fall, wenn die ewig lang schon gewohnt haben, integriert sind, das alles passt, aber eigentlich jetzt aus dem Land kommen, aus dem, das auf der sicheren Landliste, whatever da steht, wo die eigentlich werden abgeschoben werden müssten, dass man dann sagt, okay, die dürfen aber in Deutschland bleiben oder die kriegen meinetwegen auch Asyl. Das kann ja alles, es ist ja ein breites Spektrum. Das kann komplett rechts sein, das kann komplett links sein, jetzt im politischen Spektrum. Das ist viel zu schwammig, ich kann darauf nicht antworten. Ich weiß nicht, was die meinen, was die mir mitteilen wollen. Und du wirst antworten, ja, ich merke schon. Siehst du das nicht so? Was? Ich habe dir gerade meine Meinung erzählt, aber du hörst mir nicht zu. Ja, es tut mir auch sehr leid, tatsächlich. Oh, Junge, du wirst aber wohl eine halbe Stunde mal Zeit haben, das ja fertig zu machen. Eine halbe Stunde? Ich muss auch noch andere Sachen erledigen. Land soll Jugendbeiräten an eigenen. Also, ich bin dafür übrigens. Ja. Und ich sehe das, ja. Ich würde jetzt gerne näher drauf eingehen und dann meine Meinung eher mehr ausbreiten, aber das kann ich jetzt so nicht. Das ja, wäre schön, wenn du mir noch auf meine Frage geantwortet hättest. Was war denn deine Frage? Was ist denn, also, ne? Was der Härtefall ist? Ach so, was Härtefall? Jetzt mal ein ganz aus der Luft gegriffenes Beispiel. Angenommen, du kommst aus einem Land, was eigentlich ein sicheres Herkunftsland ist. Bist du aber trotzdem in Deutschland, bist integriert und da sollst dann deswegen bleiben dürfen? Nein. Und du kannst aus diversen Gründen, zum Beispiel, weil dein Mann, wenn du wiederkommst, dich totschlägt, weil du einfach abgehauen bist mit den Kindern, nur so theoretisch, kannst du nicht mehr dahin zurück, wo du herkommst. In dein Land. Weil dein Land vielleicht auch nicht so groß ist und weil dein Mann dich da definitiv finden wird, weil das auch Land ist mit, wo dein Mann gewisse Connections hat, ja? Nur mal so angenommen. Weißt du, dann, du willst nur ein kurzes Beispiel so annehmen und nicht zu viel erzählen, aber groß ausführen. Dann ist das ein Härtefall. Also wenn du aus anderen Gründen außer Krieg nicht in dein Land zurückkommst, also wenn das jetzt nichts Allgemeines ist, sondern was Persönliches, dann ist es ein Härtefall und die Ausnahme wäre dann in Deutschland bleiben zu dürfen. Was war das jetzt? Jedenfalls, ich hab's eh übersprungen. Echt? Ja, ich weiß es tatsächlich echt nicht. Okay. Und das ist dann wieder Ansichtssache von irgendwelchen Behörden und so weiter. Eigentlich müsste es, also, ne? Aber natürlich, also das ist eigentlich, sollte das nicht mal ein Härtefall sein, sondern es ist natürlich eigentlich vielleicht noch mehr ein Grund, als wenn irgendwo in dem Land noch Bürgerkrieg ist. Das hört sich jetzt hart an, aber es ist halt vielleicht so. was dich vielleicht persönlich mehr bedroht. Auf jeden Fall, finde ich, sollte man da prinzipiell immer ein bisschen differenzierter sehen, auch wenn ein Land offiziell als ja, klar, aber das ist dann wieder eine Sache von, wie die Asylverfahren funktionieren, und da kenne ich mich eh nicht aus. Ich glaube, so war das aber gemeint. Und deswegen habe ich das nur für Ja geschrieben. Das Land soll... Ja, mach weiter. Das Land soll Jugendbeiräten ein eigenes Budget zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht mal, was Jugendbeiräte sind. Deswegen das wollte ich gerade auch fragen, aber wenn du es auch nicht weißt, dann tue ich das auch überspringen. Bei Verfolgung von schweren Straftaten sollen die Datenschutzrechte der Bürger stärker eingeschränkt werden können. Nee, ich stimme dazu. Ganz, ja? Also, die Polizei wird es nicht ganz unbegründet dich verdächtigen, jemanden umzubringen. Und wenn du jemanden nicht umgebracht hast, dann... Aber heißt das nicht theoretisch auch... Das heißt, dass die dir ganz Handy durchsuchen könnten, vielleicht. Dass die, auch wenn ich gar nichts gemacht habe, ja, wenn einfach ein unbegründeter Verdacht auf mich fällt. Ja, nicht unbegründet, deren, das ist der Punkt. Wenn in deren Augen begründet, heißt ja nicht zwingend, dass er auch begründet ist, tatsächlich. Du musst, wenn das eine Staatsgewalt ist, davon ausgehen, dass doch, aber, ja, also für dich muss es nicht. Wir leben in Deutschland, sein, in einem der Länder mit sehr, sehr hohen, also für europäische Verhältnisse, sehr, sehr hohen Fehlerquotenraten-Dings. Von Gesetz her, du weißt. Naja, ich weiß ja nicht. Du kennst das ja googeln, könntest deine Statistik finden, aber... Also, ich glaube nicht, dass die deutsche Polizei ihre Arbeit so schlecht macht im Vergleich zu anderen. Sondern das ist vielleicht... Für europäische Standards. Ja, was heißt denn europäische Standards? Also ich kann mir das in anderen Ländern nicht vorstellen, weil da ist einfach noch ein bisschen mehr los als in Deutschland. Dann sagen die vielleicht einfach, dass es richtig und gut ist. Aber ich soll es nicht googeln, du sollst weitererzählen. Erzähl weiter, bekomm. Ach, der hat nicht mehr gegoogelt, der hat wieder geschrieben. Junge. Lüge, ich hab wirklich gegoogelt. Soll ich dir einen Tab schicken? Nein, aber ich hab doch gesagt, du sollst nicht googeln, sondern antworten. Ja, also ich sehe das nicht so. Ja, aber warum? Hab ich gerade gesagt, weil ich es sein könnte, dass ich... Ja, und was hättest du für ein Problem damit? Gut, ganz ehrlich, in meinen Daten ist jetzt auch nichts Spannendes. Ja. Aber. Also, vielleicht ist da was. Was Brisantes, was du nicht willst, dass es in der Öffentlichkeit landet. Aber dann haben das vielleicht ein paar Polizeibeamte gesehen. Aber vielleicht haben die dann auch gemerkt, okay, du bist nicht der schuld ist und gut ist. Du meinst die Bilder, wo ich nackt unseren Pool putze? Ja, zum Beispiel. Also nur, dass du weder nackt aufmerksame Leute bist, noch, dass du nackt bist, aber, also, ja, okay, ne? Genau. Aber, ja, so. Nee, aber, keine Ahnung, jetzt habe ich nichts Spannendes auf meinem Handy zum Beispiel, aber es könnte ja sein, dass ich was Spannendes auf meinem Handy hätte und dann würde mich vielleicht nerven. Ja, was heißt denn spannend? Keine Ahnung. Wenn du eine Straftat begangen hast, natürlich, aber wenn du eine Straftat begangen hast, bist du auch dafür verantwortlich. Ja, aber vielleicht nicht für die schwere, sondern für eine andere. Ja. Aber dann werden die ja merken, dass es nicht mit der Straftat zu tun hat, also irgendwann. Aber ich würde dafür trotzdem wahrscheinlich verfolgt werden, obwohl die das ja eigentlich dabei rausgefunden haben. Wobei, das ist ja auch ja, so, wenn die in deine Wohnung reingehen, weil die denken, dass du jemanden entführt hast, dann finden sie Koks und bist ja trotzdem am Arsch, ja, stimmt. Also ich bin der Meinung, es muss begründet sein, aber man muss erstmal davon ausgehen, dass ja, natürlich, weil das ist der einzige Fall, wo ich, also, ne, die Google hat deine ganzen Daten. Nee, Facebook nicht unbedingt. Aber Google hat auf jeden Fall alle meine Daten. Microsoft hat auch alle deine Daten. Warum soll da nicht auch noch Deutschland deine ganzen Daten haben? Die Deutschland GmbH aber. Weil Deutschland verkauft die Daten ja nicht mehr. Google und Microsoft können die Daten verkaufen. Stimmt. Aber müsste Deutschland immerhin dafür blechen, könnte ich nicht dafür so anschauen. Das würde mich ein bisschen beruhigen. Nein, der Punkt ist, dass Deutschland damit keinen Gewinn macht und die anderen Unternehmen machen Gewinn sogar mit deinen Daten. Das stimmt. Also ich meine, klar, die müssen da auch wieder was aufgeben, damit du das bekommst, wofür du das benutzt, aber im Prinzip. Aber ich habe auch einen Vorteil, hätte ich da jetzt nicht so ein Problem mit. Vor allem, klar, es kann natürlich immer da Probleme geben, dann weiß das irgendein Polizeibeamte, der erzählt das weiter, aber dann ist der ja schuld. Und dann, wenn das alles geregelt verläuft, gibt es da nichts einzuwenden. Aber das kann natürlich immer da Einzelfälle zumindest geben, wo das halt nicht richtig läuft. Und es ist unbegründet Verdacht, dass die einfach dich nur untersuchen wollen und Lust drauf haben. Willst du weitermachen? Junge, das kann doch nicht so wichtig sein. Das ist aber ziemlich lustig gerade. Du hast innerhalb von den letzten 7 Minuten hast du dreimal deinen Einsatz verpasst. Neue Nachrichten verschickt. alle Kinder mit oder ohne Behinderung sollen gemeinsam unterrichtet werden. Ich habe mir aber schon Gedanken über die neue Frage gemacht, nämlich denke ich, dass das differenziert gesehen werden sollte. Also ich finde nicht, dass generell alle Kinder, die eine Behinderung haben und Kinder ohne Behinderung zusammen unterrichtet werden sollten. Ich finde aber, dass man in gewissen Fällen Ausnahmen machen kann, definitiv. Und dass es auch ohne Probleme gehen sollte. Weil es einfach Leute gibt, die sind im Rolli und sabbern da vor sich hin, hinten links in der Ecke und sitzen da. Und der Begleiter von denen nimmt die Hand von denen, presst den Kuli in die Hand und malt irgendwas aufs Blatt und dann nennen die es Inklusion. Aber gerade bei Das ist ja wieder der Punkt. Es kann natürlich alles nicht so funktionieren, wie es funktionieren soll. Einfach nur aus dem Grund, dass es zum Beispiel zu wenige Leute gibt, die angestellt sind. Wenn es schon zu wenige Lehrer gibt, wird es jetzt auch nicht so viele zusätzliche Kräfte geben, die sich darum kümmern können und so weiter. Das ist ja immer der Punkt. Aber findest du denn, ist es sinnvoller für die, sich mit anderen Leuten zu beschäftigen und mit anderen Leuten Unterricht zu haben? Oder ist es sinnvoller, die auf Förderschulen zu bringen? Wie gesagt, das würde ich halt fallbezogen machen. Ich finde, das kann man nicht pauschalisieren. Und das sagt, immer das sagt hier gerade Mr. Pauschalisierung, Alter. Das ist echt eine Sache, wo du wirklich, wirklich differenziert sehen musst, in meinen Augen. Ähnlich wie mit den Härtefällen. Also eigentlich, das Problem ist, Also wenn du das jetzt pauschalisierst, dann lass ich mich nie wieder von dem Mr. pauschalisieren. Ne? Nee, ich will es auf keinen Fall pauschalisieren. Das geht nicht. Ich habe jetzt auch zu keinem der Themen habe ich gesagt, ja, ohne Bedenken, ja, sondern ich habe immer noch was, wo ich zweifelt habe. Jetzt würde ich hier neutral machen, weil, also das muss letztendlich derjenige entscheiden. Ich weiß nicht, was das Beste ist. Und es wird, also eigentlich ist nichts das Beste. Du hast ja schon immer ein Problem. Du hast entweder das Problem, dass die soziale Interaktion fehlt, aber vielleicht fehlt die auch erst recht, wenn du eine Inklusionsklasse hast und dann nicht Leute hast, mit denen du dich unterhalten kannst, weil die, weil die nicht vielleicht so, weißt du, wenn zwei Behinderte sind, können die sich vielleicht besser unterhalten als, weißt du? Kann ja sein. Also neben unserer 5., 6. Klassenschule, da ist auch so eine Schule gewesen. Die waren da eigentlich immer relativ glücklich, alle, die da sind. Aber irgendwann, wenn die dann weiter auf der Schule sind, also nicht schwerbehindert sind, sondern weiter, dann kommen die auch bei uns auf die Schule. Und dann ist das natürlich auch blöd, wenn du dann 9 Jahre auf einer anderen Schule warst und dann da zu den anderen dazukommst, ist auch irgendwie merkwürdig. Deswegen, also es muss dann irgendwie, man selbst oder halt dann die Eltern entscheiden, obwohl das dann auch eigentlich immer nur eine falsche Entscheidung sein kann. Man vernachlässigt immer eine Sache bei der Entscheidung. Ja. Es gibt halt leider so Entscheidungen, wo es nichts Gutes gibt, sondern du nur zwei ganz okaye Wege wählen kannst. Ich glaube, es gibt auch nicht so viele Sachen in diesem politischen Sektor oder allgemein von diesen 27 Fragen, 26, die wir bisher beantwortet haben, wo man das klar sagen kann, was da richtig oder falsch ist. Ich glaube, das ist ja, habe ich auch gesagt, aber bei dem kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass jetzt jemand sagt, okay, das ist der einzige richtige Weg, sondern dass das nur die einzige Idee ist, aber Ausnahmen gibt es immer oder muss es immer geben. Aber ich finde es nicht die richtige Idee zu sagen, alle müssen das machen, sondern dass man entscheiden kann. Also es müssen nicht alle in der Inklusionsklasse whatever sein, aber man sollte das vielleicht fördern, weil es das weniger gibt als die anderen Schulen. Und wenn das Eltern wollen oder ein Schüler will, dass man das auch möglich macht. Aber dem Ding, was da so steht, stimme ich nicht zu, deswegen drücke ich jetzt einfach neutral, Punkt. Ja, genau. Projekte gegen Rechtsextremismus sollen vom Land weiterhin gefördert werden, ja. Ist natürlich schade und ist natürlich auch blöd. Und jetzt habe ich die NPD natürlich rausgewählt. Aber was Fakt ist, also das ist jetzt. Du hast schon alle Parteien rausgewählt. Du wirst schätzungsweise kein Ergebnis über 70% haben. Als kriegende Prozentangabe? Ja, also du kannst dann, machen wir das gleich. Der Betrieb kommunaler Schwimmbäder soll durch Landesmittel sichergestellt werden. Nee. Der Punkt ist die Idee natürlich, dass du ein Schwimmbad näher bei dir hast und das halt dann irgendwie durch die Kommune irgendwie gesichert wird und nicht so weit fahren musst. Aber ganz ehrlich, wenn das wirtschaftlich sinnvoll ist, dann fährt man halt 15 Minuten länger. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, ein bisschen zum Schwimmbad zu fahren. Vor allem, die Fahrt ist das Beste. Sonst hast du so ein Randschwimmbad. Genau. Also ich hasse Schwimmbäder, keine Ahnung. Ich war letztes Jahr zweimal im Schwimmbad oder so. Und davon waren wir sogar einmal zusammen, nämlich hier. Boah, du warst dreimal. Wir waren definitiv letztes Jahr einmal hier, als ihr durchgefahren seid im Sommer. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen. Alles klar. Aber ist definitiv so. An saarländischen Schulen soll kein islamischer Religionsunterricht angeboten. Wieso denn nicht? Also das projizieren wir jetzt wieder auf deutsche Schulen. Natürlich. Also das ist so eine Sache, da würde ich sagen, muss die Schule das entscheiden. Bei uns in der Schule würde ich sagen, lohnt sich fast nicht, weil das ja immer klassenbezogen ist und dann brauchst du natürlich auch einen Lehrplan. Also dann würde ich sagen, dann müsste das Kultusministerium sagen, okay, das müsste dann so ungefähr das sein, was gelehrt wird, weil sich damit zu beschäftigen, was gelehrt werden muss mit irgendwelchen, die sich damit auskennen, ist jetzt nicht so schwierig. Dass es dafür einen extra Lehrplan gibt, dass es als Fach eingeführt werden kann. Und die Schulen, die das für nötig halten, für das ein. Also bei uns gibt es zum Beispiel evangelischen, katholischen, also katholischen eigentlich auch nicht mehr, eigentlich nur evangelischen und Religionsunterricht und Ethik. Ja, ich finde halt, keine Ahnung, also... Und wenn sich das tatsächlich lohnt, weil... Wenn die Nachfrage da ist... In der Nachbarstadt würde ich sagen, lohnt sich das, weil da würde ich sagen, die 30-40% sind ausländische Herkunft in der Stadt. In deren Kreis du eigentlich jedenfalls wohnst. Jedenfalls von den jüngeren Leuten. Und ja, warum sollen die jetzt alle irgendwie da Ethik machen, wenn sie es nicht wollen? Also pass auf, von deinem kleinen Wohnort aus die nähere Stadt, ja? Ja, nicht unbedingt näher, aber die andere Stadt, wo ich nicht in der Schule bin. Ah, okay. Die mit dem großen Laden. Alles klar. Jedenfalls... natürlich, wenn es für die Schule sinnvoll ist, klar, und natürlich, wenn es einen Lehrplan gibt, weil es macht natürlich keinen Sinn, ein Schulfach zu machen, wo die Schüler da sein müssen und dann eine Arbeit schreiben, was aber nichts mit Abitur zu tun hat. Ob es jetzt ein Abiturprüfungsfach ist, muss man natürlich dann eigentlich auch einführen. Muss man sich halt Leute haben, die sich drum kümmern, wenn es genug Leute dafür gibt. Und man muss das jetzt nicht für jede Religion einführen, sonst will Scientology auch noch ihren eigenen Unterricht haben. Wir sind in Hamburg in der Scientology-Kirche vorbeigefahren. Ich weiß, die ist da beim HSV-Fanshop ein Stückchen weiter hinten. Ich weiß nicht, an irgendeiner Ecke jedenfalls. Ja, die Europapassage hinten raus da. Ja, wir sind halt da lang gefahren. Ja, genau. Ich fand die auch sehr merkwürdig, als ich es gesehen habe, ich habe das schon länger aber, gesehen. Ja, also ich finde es, wenn sich das lohnt, dann sollte man das machen, also aber dann ich auch finde, als richtige wenn die Nachfrage da ist, darfst du es auch gar nicht verbieten, weil das ist ja genauso Diskriminierung von dieser Religion. Weil das ist ja wie wenn ich ja, sage. Ja, der Punkt ist, dass du in Deutschland eh ein Problem hast, weil die Kirchen, also generell solltest du eigentlich gar keinen Religionsunterricht in Schulen machen, weil. Das ist vielleicht noch das Beste. Ich finde es auch schwierig, dass es benotet wird, aber es ist noch ein anderes Thema. Naja, also. Du kannst ja Mitarbeit benoten, aber die Leistung? Deine Leistung ist ja die Mitarbeit. Und ich weiß nicht, was ihr im Religionsunterricht macht, aber... Also, mittlerweile haben wir gar keine Religion mehr tatsächlich. Bei unserer Schule muss man Religion belegen, weil es halt eine staatliche Schule ist. Und die Kirche mit dem Staat, naja, ne? Die mögen sich halt irgendwie, warum auch immer, aber du musst halt Religionsunterricht machen. Und es sind dann halt... es wird dann halt auf viele verschiedene Themen projiziert und du machst dann halt dann irgendwelche... Also es ist dann so ein bisschen eigentlich Theologie oder so... Und wenn du damit nicht zurechtkommst, machst du halt Ethik, dann hast du mehr mit Philosophen und so einem Kram. Der kategorische Imperativ von Immanuel Kant und so ein Scheiß. Das ist lustig, weil bei uns wird tatsächlich nur noch ein Ethikkurs angeboten, den ich tatsächlich auch belege, weil wir halt einfach keinen Religionskurs mehr haben. Das ja, gibt's davon nicht also, mehr. Ja. Der wurde irgendwann wegrationalisiert. Nee, bei uns ist es, wir haben natürlich noch zwei Religionskurse, aber einfach, weil Ethik halt aber auch eine immer Schule, relativ. Ne? Ja, also wir haben drei Kurse. Es war schon mal mehr, aber bei uns sind noch drei Kurse, das heißt zweimal Rallye und einmal Ethik. Natürlich, wenn es jetzt wenige Leute sind, dann macht man natürlich Ethik, weil da können sich halt alle mit anfreunden und wenn es nicht mehr staatlich ist, dann musst du nicht mehr Rallye machen und dann ist vielleicht liegt es daran, dass bei uns ja gerade rationalisiert wurde. Gut, auf jeden Fall, ökologische Landwirtschaft zur staatlichen Förderung Vorrang vor konventioneller Landwirtschaft haben wir klar. Schon allein wegen der ganzen Massentierhaltung, die ich jetzt so semi-mäßig befürworte. Also ich bin jemand, der halt schon gerne dann, also ich bezahle mein Essen ja nicht selber, aber ich gucke schon, dass wenn ich irgendwas kaufe, dass ich das vielleicht dann, dass wir dann irgendwie ein bisschen mehr bezahlen oder wir gucken das, damit die Tiere vielleicht nicht so ganz furchtbar gelebt haben. Allerdings leben wir jetzt auch nicht nur ausschließlich von Demeter-Produkten. Ja, ja, also keine Ahnung. Ich habe nichts von Demeter-mäßig. Also es ist natürlich das Einzige, was der Staat machen will mit Subventionen in die Richtung, ist natürlich irgendwie das Bessere zu stärken, die aber vielleicht einen wirtschaftlichen Nachteil haben. Und das ist natürlich genau irgendwas ökologisch machen, weil ja die anderen, die machen das schön. Die meisten nutzen viel Düngemittel, wenig Platz verbrauchen und auf geht's. Ja, Die haben natürlich den größeren Gewinn und warum sollte man die dann mehr geben? Also es macht ja nicht so viel Sinn. Außer für halt irgendwelche Großbauern, die halt richtig viel Geld mit viel Ware verdienen wollen. Was wahrscheinlich ein großer Anteil ist, aber so ist es nun mal. Tja, stimme ich neutral. Kita-Plätze, aber hätte ich eigentlich auf dafür stimmen können. Ja, nein, ja, ich habe dafür. Kita-Plätze sollen für alle Kinder ab 0 Jahren gebührenfrei sein, ja. Ja, klar. Also ich weiß gar nicht, wie die Regelung überhaupt ist. Ich kenne mich damit nicht aus, aber natürlich sollen alle einen Platz haben. Und bis das natürlich sinnvoll ist, ab 0 Jahren jemanden in eine Kinderkrippe oder in den Kindergarten zu schicken, bin ich der Meinung, nein. Weil, klar, aber selten ist es so, dass du tatsächlich Familien hast, wo nur ein Elternteil arbeiten muss. Und wenn beide aber arbeiten müssen, ja, ganz dann, ehrlich, dann... Das sollte doch sinnvoll. Auch jeder selber entscheiden für sich. Ja, genau. Also, und alle, die das brauchen, die... Also, sollten die Möglichkeit und es, haben, es können ja nicht alle entscheiden, das ist ja der Punkt. Weil ja, genau. Nicht alle haben Großeltern, die jeden Tag Zeit haben und nebenan und im selben Haus wohnen. Ja. Und ja, nicht alle, genau. Nicht alle haben... Nur, haben nur ein, also dass nur einer arbeitet von den Eltern, ist auch selten. Ja, deswegen ist das natürlich irgendwie gut, obwohl man natürlich auch bei der Arbeit dann mal Pause machen kann. Also machen viele nicht, vor allem Lehrer machen das ziemlich ungern, warum auch immer, aber das kann man ja schon mal machen. Ja. Und dann so, weiß ich also ich hätte ein bisschen früher, hätte ich noch im Kindergarten so gekonnt. Ich weiß nicht, ich war erst mit 4 im Kindergarten. Aber so vor 3 ist halt schon echt krass, so Kinderkrippe. Du hast jetzt angefangen, jetzt kannst du auch weitermachen. Aber du sollst nicht immer nur, wenn ich rede, das dafür ausnutzen zu schreiben. Das ist Quatsch. Ich krieg nur zufällig in dem Moment immer Nachrichten. Ja. Was auch immer. Ich habe jetzt schon 3 Nachrichten verkniffen, dann musste ich antworten. Gesundheitskarte für Flüchtlinge. Flüchtlinge sollen eine Gesundheitskarte für den Direktzugang zur medizinischen Versorgung halten, stimme ich zu, weil das ist immer so ein Hackmeck. Ich habe das auch erlebt, weil meine Mutter sich ja sehr bei Flüchtlingen engagiert hat. Dass das einfach richtiger Stress sein kann. Ja, und wenn halt mein Vater nicht zufällig Arzt wäre, wäre es noch komplizierter gewesen. Das ist immer alles kompliziert mit sowas. Bürokratie und so weiter. Und vor allem, wenn ich das jetzt auf die bezieht, die noch die in irgendwelchen laufenden Verfahren, Asylverfahren und so weiter drin sind, die da noch nicht wissen, wie was weitergeht, dann können die natürlich sich ja auch um nichts kümmern. Da ist das natürlich sinnvoll. Die Arbeitsfrage noch kommt. Das einzige Problem ist natürlich, dass die dann vielleicht das leichter haben als manche Deutsche, aber die können sich da ja auch drum kümmern und wissen eher, wie die Zukunft aussieht, von daher. Eben. Nun gut, die Hochschulen des Landes sollen stärker mit der Wirtschaft kooperieren. Och, neutral, juckt mich nicht. Ja. Also klar, aber Hochschulen ist wahrscheinlich Fachhochschulen, ne? Keine Ahnung. Auf dem heutigen Gebiet der Landschaft der Industriekultur Nord, das da ist kein was, Gewerbe was man überspringen sollte, These weil das man nicht übertragen kann. Ja. Die Möglichkeit im Saarland Bordelle zu öffnen soll rechtlich stärker eingeschränkt werden. Nö. Ich hab's sicher nicht. Wie überzeugt du das gesagt hast? Mir ist das egal. Mir ist es auch egal. Wollen die machen, was sie wollen? Ich stimme dagegen. Ich kenne mich da nicht aus. Logischerweise. Sollen die Franzosen noch ihren Spaß lassen? Die extra Salat fahren. Doch, hat Dieter Dominik Hermes hat es erzählt, dass ganz viele Franzosen. Warum? Hat er wirklich erzählt. Alles klar. Mal gucken, was ich jetzt gewählt habe. Ich habe die Augen zugemacht und so hin und her geswitcht zwischen neutral und ich stimme nicht zu. Im Saarland sollen weiterhin Kohlekraftwerke betrieben werden dürfen. Nö, also, nach Möglichkeit soll nicht. Betrieben werden dürfen. Also ich sage jetzt nein, dann habe ich wieder die Grünen da. Aber ganz ehrlich, Kohlekraftwerke musst du in den nächsten 40 Jahren, also man sagt immer 40 Jahre, vor 40 Jahren hat man gesagt, in 40 Jahren ist die Kohle alle und das Erdöl. Heutzutage sind es immer noch 40 Jahre. Und man hat nicht weniger verbraucht, aber... Nach 40 Jahren ist es aber auch wieder in 40 Jahren. Aber irgendwann wird es halt zu Ende gehen und natürlich muss man sich um Alternativen kümmern, aber es macht natürlich keinen Sinn, die aber abzuschalten. So wie Atomkraftwerke. Also dann neutral. Der Anbau von Cannabis zum eigenen Bedarf soll legalisiert werden, finde ich gut. Das ist, sowas wirkt mich auch echt nicht. Also ich glaube, sowas ist immer nur ein Wahlkampfthema. Ja. Als ob das irgendjemanden, also bis auf die das tatsächlich betrifft, irgendjemanden juckt. Konsumieren, meinst Weil, du? Die das gerade konsumieren, oder? Das ja, sagen. Also die Leute... Betreffen, ja, die das betrifft, weiß ich. die was damit zu tun haben. Und die, die das für andere anbauen, natürlich auch. Ja, die ja nicht, weil die das ja nicht. Würde natürlich dazu führen, dass viele Leute sagen, ja, baue ich ja für mich an und das verticken. Dann sollen das lieber die verticken als irgendwelche Schwarzhandel-Typen. Na gut, also stimmen wir zu, oder was? Man hat mal so die Studie gemacht, ich habe neutral gemacht, eine Studie gemacht, es wäre viel sinnvoller, wenn der Staat die, also wenn alle Drogen legal wären und der Staat das kontrollieren kann, weil dann gibt es viel weniger Probleme mit Drogen, weil es keine verunreinigten Drogen mehr gibt. Aber das ist natürlich auch nicht das Ziel. Aber es ist sowas wie Cannabis ist jetzt nicht so, also weißt du trinkst auch Alkohol, obwohl Alkohol noch viel schlimmer ist. Ich trinke keinen Alkohol. Ich kenne mich da, jetzt lüg nicht rum, aber wenn man sich damit, also ne, keine Ahnung, das ist, in Deutschland hast du halt diese Tradition so und warum nicht? Man kann es natürlich lassen und es ist wahrscheinlich besser, wenn man es lässt, aber wenn man will, warum nicht? Das ist jetzt nicht schlimmer als Alkohol trinken. Gut. Die 5%-Hürde ist die erste Frage. Bei Landtagswahlen soll beibehalten werden. Ja. Neutral, juckt mich nicht. Nee, doch, das ist schon... Boah, jetzt geht's los. Jetzt musst du die auswählen, die dir wichtig sind, die Fragen. Die Fragen, die mir wichtig sind? Ich weiß da mal nicht. Ich lass das immer so. Also du kannst auf diese Namen draufdrücken und dann werden die so orange. Und dann sind die krass wichtiger. Was, wenn ich einfach alles lasse? Dann geht's auch weiter, dann wählst du die Parteien aus. Da sollten wir auch dieselben auswählen. Mit denen verglichen wird. Man kann bis zu 8 auswählen. Ich nehme jetzt mal die 5, die im Landtag sind, also CDU, SPD, Linke, Piraten und Grünen. Grünen. Dann NPD natürlich und AfD. Und die FDP. Weil Piraten das die Parteien hast du jetzt auch genommen. Ja, weil die gerade im Parteiding drin sind. Habe ich jetzt alle, die ich nehmen wollte, ja. Also die 5, die oben sind und dann noch FDP, NPD und Alternative für Deutschland. Ja. Weil das sind die relevanten, die auf der Bundestagswahl. Ja, also die LKR ist eine Splitterpartei von der AfD, aber die juckt auch keinen. Das ist witzig. Die Freien Wähler, die sind immer da. Das LKR ist da, wo der Bernd Lucke ist, falls du den noch kennst. Ja, den, was, der jetzt, das ist mal, was ist mit dir rausgekommen? Wahrscheinlich wieder Grüne. Ja, echt? Piraten. Die Linke. Mit 76% bei mir. Ich habe 66,7 Piraten, 61 Grüne, 60 Linke, 56 AfD, 55 das heißt AfD, 51 CDU und 51 SPD. Lol, nee, bei mir ist die Linke mit 76,6, dann Piraten mehr mit 70,3. Ich habe mehr AfD als CDU und SPD. Ich habe FDP, also, da kommt SPD, Grüne, CDU und da AfD. Ist gut, dass was drüber steht. Hohe Übereinstimmung ihrer Antwort mit mehreren Parteien bedeuten nicht zwangsläufig eine inhaltliche Nähe dieser Parteien zueinander und so ein Kram. Also das ist natürlich nicht das, was man wählen soll, sondern, ne? Und, ihre Position, die Linke, sagt dazu... Aber es hat sich halt krass geändert. Beim letzten Mal hatte ich es quasi andersrum. Dann hatte ich die Grünen, dann hatte ich CDU, SPD, FDP... Linke und danach AfD und NPD. Und so viel habe ich jetzt nicht verändert. Also ist natürlich jetzt auch auf Saarland bezogen und so weiter. Deswegen, also die Ergebnisse sind echt merkwürdig teilweise. Oh, na gut. Das war's vom Wahlomat. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Und hören uns dann nochmal gleich wieder zum kurzen Fußballteil noch. Und dann sind wir auch schon ein bisschen dran. Ich weiß nicht, wir sind schon 1,5 Stunden dran. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch Fußballteil hinten dran, aber vorher noch eine kurze Pause. Bis gleich. Ist es okay für dich, was ich gerade gemacht habe? Ich kann es nicht verhindern. Okay. Dann würdest du jetzt sagen, nee, und dann wäre wir jetzt einfach weiter. Der Punkt ist... Ich muss jetzt pinkeln. Es ist eigentlich komplett kein Unterschied macht, ob ich jetzt alleine rede und du mir nicht zuhörst oder ob ich alleine rede und du nicht da bist. Ja, ich bin ja gleich wieder da. Ja, aber dieses Gemecker. Jedes Mal, wenn ich dir den Ball zuspielen wollte, hast du geschrieben. Du musst ja Bedenken finden. Ja, jetzt geh halt. Dass ich großer HSV-Fan bin und die können mit Bällen nicht so wirklich viel anfangen. Hallo? Guten Tag. Willst du vielleicht noch deine letzte Nachricht für die nächsten 20 Minuten verschicken? Ja, die haben jetzt eher darauf gehört zu schreiben. Oh. Ja, ja. Und die wirklich? Jetzt musst du anfangen zu erzählen. Nun gut, worum geht's Fußball? Ja, das hast du jeweils angekündigt. Na, sind wir heute jetzt ein bisschen. Nein, mir ist jetzt echt nicht mehr eingefallen. Und also ich habe jetzt nicht so viele auf dem Schirm. Also außer 8-0. Schön. Das werden wir geflissentlich übergehen. Nee, können wir gerne darüber diskutieren, wie Sex spart. Ich habe ein paar gute Argumente eingepackt. So. Argumente, was für Argumente? Es geht um Fußball. Na, okay. Also, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück. Und jetzt geht's um Fußball. Und der Februar war ja gespickt mit einigen Überraschungen für den HSV in jeder Hinsicht. Ja, wir können ja da anknüpfen, wo wir das mal aufgehört haben. Genau. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast drüber diskutiert haben, aber es gab das Spiel Leipzig-HSV, wo der HSV 3-0 gewonnen hat und relativ gut gespielt hat, habe ich mir sagen lassen. Nee. Nicht nur von dir, weil das sagst du immer. Nein, das sagst du nicht immer. Das sagst du immer. Du sagst es immer nicht, wenn du die Ruhe gespielt hast. Mal ganz ehrlich, 3-0 spricht ja für sich gegen den Tabellenzweiten, oder? Also. Naja, du hast selbst letztes Mal gesagt, dass es nicht unbedingt mit gutem Fußball und so weiter zusammenhängt. Aber natürlich haben die auch relativ gut gespielt. Das wollte ich nur noch dazu sagen, dass es nicht nur zufällig war und Leipzig richtig schlecht war, sondern HSV auch gut gespielt hat. Wir können ja mal ein paar Spieldaten vorlesen. Ja, musst du ja nicht unbedingt, aber ich wollte doch nur sagen, dass sie gut gespielt haben. Oh, okay. Auch zusätzlich noch zu dem Ergebnis, dass sie sogar noch gut gespielt haben. Bayern hatte die Spieltag davor gegen Schalke 1-1 gespielt, dann gegen Ingolstadt 2-0 gewonnen. Das war der Stand vom letzten Mal und dann war, oder? Ja genau, das war kurz vor dem Spieltag, dann hat Bayern noch 1-1 gegen Hertha gespielt. Und der HSV 2-2 gegen Freiburg. Danach haben wir diskutiert, genau, also nicht im Podcast. Da ist einer im Test der Meinung war hier, dass der HSV jetzt die höchste Chance hätte, gegen Bayern zu gewinnen seit Jahren. Mal ganz ehrlich? Jahren. Hatten sie auch, aber haben sie gehörig vergeigt. Mal ganz ehrlich? Wie haben die gespielt, Jonathan? An dem besagten Sonntag, Samstag. 8-0. Okay. Jetzt gehen wir ein bisschen auf die Spielanalyse. Was ist los, Alter? Ich hab richtig Bock. Nämlich Folgendes ist passiert an dem schönen Tag. Ich war auf der Zugfahrt nach Berlin und hab das immer wieder so mitgekriegt. Hab's probiert zu schauen, das Internet war schlecht. Ich hab immer nur die Tore gesehen. Dafür hat's nämlich gereicht, gerade so. Immer wenn ich eingeschaltet hab, das Internet hat immer funktioniert, wenn der FC Bayern ein Tor geschossen hat. Bis zum 6-0, dann hab ich weggeschaltet. Hast du immerhin ein bisschen durchgehalten. Mhm. Bis zur 65. Ja, nur ein bisschen länger tatsächlich, aber halt nicht bis zum nächsten Tor. Ja, das wäre der 69. Genau. Wieder durch Coman. Ja. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass die Bayern an diesem Tag jeden Bundesliga-Verein, ohne Ausnahme, vielleicht mit Ausnahme von Borussia Dortmund, 5-0 abgefrühstückt hätten oder 4-0. Ja, tatsächlich. Und dass wir einfach nur am Ende uns ein bisschen aufgegeben haben. Ja, klar. Was halt auch schwach war. Und ich finde, ich weiß nicht, welches Tor das war. Mit dem einen Tor hat man es tatsächlich gesehen, dass die HSV-Abwehr nicht mehr zum Ball hingegangen ist, nicht mehr versucht das zu verteidigen, sondern Coman, glaube ich, war das 7-0, einfach hat durchlaufen lassen. Ja. Dass die teilweise den Ball verloren haben, nicht nachgegangen sind irgendwann nach dem 5-0. Ab dem 5-0 ist nichts mehr passiert. Ja. Also da muss man jetzt nicht drüber streiten, ob das jetzt 5-0 ausgeht oder 8-0 ausgeht. Und was mir halt aufgefallen ist, ich weiß nicht, woran das an dem Tag lag, vielleicht weil Ancelotti sein 1000. Spiel als Trainer hatte, ich weiß es wirklich nicht, aber DFB-Pokal, selbe Situation, Bayern führt nach unfassbar dominanter erster Hälfte 3-0 gegen Schalke zu Hause. Aber da haben sie nachgelassen. Und die haben dann einfach aufgehört, Gas zu geben. Ja, aber gegen HSV eben nicht. Du kannst doch nicht gegen den HSV nachlassen. Ich glaube, das ist so ein Ding in den Köpfen, gegen den HSV können die einfach nicht aufhören. Aber wenn sie bei Schalke nicht nachgelassen hätten, hätten sie definitiv bei Schalke auch 6-0 gewonnen. Bei Schalke gab es die Statistik, die haben davor ewig lang Spiele immer ganz knapp. Entweder unentschieden oder 1-0 gewonnen, 2-1 gewonnen in den letzten Jahren immer. 3-0 war der höchste Sieg seit 3 Jahren oder so. Jetzt nur ganz, ganz tief im Unbewussten irgendwie so. Also gegen Schalke ist das nie so. Und gegen den HSV, da kannst du sagen, was du willst. Also ich kann mal hier letzten 10 Spiele, ist das dann auf. Naja, es ist auf Bundesliga. Da ist aber auch noch das 0-0 dabei, sehr geil. Genau, das ist aber das Einzige, wo die nicht, also, verloren nicht, haben. Nicht richtig hart verloren haben. 3-1 ist auch noch dabei. 8-0 Bayern, 1-0 Bayern, 2-1 Bayern, 5-0 Bayern, 8-0 Bayern, 0-0, 4-1 Bayern, 3-1 Bayern, 9-2 Bayern, 3-0, tatsächlich 1-1, 2012 nochmal, 5-0 Bayern, das ist 6-0 Bayern, das ist genau wie gegen Bremen. Danach war schon wieder 0-0, deswegen habe ich jetzt aufgehört zu lesen. Ich glaube, die Bayern haben einfach einen Hass auf die Nordclubs. Ja, ich habe ja auch irgendwie das Gefühl. Aber ja, jedenfalls, Arschlöcher. Ist das dann, gut. Ist das schon... Irgendwie gegen die passiert halt immer mehr. Auf jeden Fall finde ich schade, dass wir an dem Tag so Schelle gekriegt haben. Aber letztendlich war es auch nur ein verlorenes Spiel. Ob du jetzt 8-0 oder 5-0 verlierst, ist dann doch irgendwann scheißegal. Und die richtige Reaktion haben wir ja gezeigt am Mittwoch. Ich war dann live beim DFB-Pokalspiel gegen Gladbach. Leider hat es sich für einen Sieg gereicht durch 2 Elfmeter, die, naja, ich sag mal so, hätten nicht passieren dürfen und erst recht nicht müssen. Auf was bezogen jetzt? Auf Dummkopfverhalten von der Abwehr oder auf Verhalten von Schiedsrichtern? Ich sag mal so. Der erste Elfmeter, brauchen wir nicht drüber reden. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab ihn gesehen. Echt? Ja. Leider. Du warst im Stadion, ich war in einem Bus. Es war ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr klarer Elfmeter. Sehr dumme Aktion von Mavrai, allerdings. Obwohl, das habe ich tatsächlich irgendwann im Nachhinein irgendwo gehört. Tatsächlich passiert das. Nee, das hab ich im Kicker habe ich das gelesen. Er hat einfach sehr schlecht getimed, seine Grätsche. Er ist ein bisschen, hätte nur 2 Schritte mehr gemacht, hätte ihn einfach weggegrätscht. Er stand quasi im Kicker drin, so, ja, richtige Dummkopfaktion von Mavrai, irgendwie so. Also nicht natürlich mit dem Wortlaut, aber so kann man da nicht reingehen. Da. Das ist man halt einfach nicht von ihm gewohnt, dass er so unüberlegt handelt und nicht noch war das nicht sogar, hat er nicht sogar noch einen Elfmeter verkackt? Im Spiel davor gegen Bayern, gegen Müller. Auf jeden Fall war das schon nicht so gut, aber das hätten wir easy kaschiert. Also wir waren einfach wirklich, das muss man sagen, und zwar auch objektiv, wir waren die bessere Mannschaft. Wenn du die Statistik anguckst, wirst du es auch ungefähr sehen. Ja, ich will jetzt nicht darüber, aber wir waren definitiv an diesem Abend die bessere Mannschaft, bis auf ungefähr 15 Minuten vor der Halbzeit und 5 bis 10 Minuten nach der Halbzeit. Das Problem ist, am Ende werden die Toten gezählt. Genau, das ist echt das Problem. Und wenn nach geiler Adlervorlage Wood nicht noch dieses Ding reingehämmert hätte, was übrigens ziemlich geil war, weil das direkt vor meiner Nase war. Vielleicht sogar 20 Meter Luftlinie nicht mal. Direkt vor der Nase. das sah geil aus. Aber egal. Dann hätte es noch ein bisschen hässlicher ausgesehen. Fakt ist, dass der zweite Elfmeter in meinen Augen eine 50-50-Entscheidung ist. Das kann man so sehen, das kann man so sehen. Markus Merk zumindest sagt das auch. Weil er auch tendiert eher dazu hinzugeben und das sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Weil es ist eine dumme Aktion von Ostrolek. Das ist was wir beim HSV schon öfter hatten. Das hatten wir schon 1000 Mal mit Jeroen natürlich. Unserem perfekten Abwehrchef, der natürlich wie immer genial ist. Aber diesmal war es eben Ostrolek, der nicht im 16er auf den Ball zugegangen ist, sondern gewartet hat, bis der Ball zu ihm kommt. Dann ist ein Spieler dazwischen gebremst und dann hat er halt einfach gegrätscht und Elfmeter. Er hat den Ball auch getroffen. Mit ein bisschen Wohlwollen kann man das noch gerade so als Ball gespielt gelten lassen. Hat der Schiri nicht gemacht, 2-0. Und dann war es natürlich extrem schwierig. Was man auf jeden Fall noch zugutehalten kann, ist, glaube ich, dass die Fans eine unfassbare Stimmung abgeliefert haben. Ich habe, glaube ich, noch nie bei einem verlorenen Heimspiel gewesen. Mit der Stimmung. Also die Choreo am Anfang war schon der Hammer. Ja, aber so oft warst du jetzt auch nicht in Hamburg, oder? Jedenfalls, ich kann mich jetzt an... Das siebte Mal. Ich kenne mich nun, aber wie oft haben die tatsächlich nicht verloren, oder? Gegen Stuttgart haben sie doch damals noch gewonnen. Da kann ich mich doch erinnern, da war ich so abgefuckt, weil Stuttgart getippt habe, da hast du noch 2 reingehauen hat. Das letzte Mal war es gegen Dortmund und da haben die Fans die Mannschaft ausgepfiffen. Ja, vielleicht haben die da ja schlecht gespielt, aber... Also, haben die auch 5-2. Ich glaube, in Hamburg kriegst du schon eine ganz gute Stimmung. Ja, was aber Fakt war, ist, dass das war so der Moment, der mich am meisten gecatcht hat. Elfmeter-Tor, 2-0. Raphael schmeißt den Ball zu Holtby. Holtby läuft vom 16er mit dem Ball zum Mittelkreis und die Fans klatschen. Das habe ich noch nie gesehen bei dem Spiel, dass nach einem Tor die Fans geklatscht haben. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wo ich gesehen habe, ich glaube, wenn wir das dies Jahr holen, dann gehört ein Stück von dem Ding auch noch den Fans. Der Klassenerhalt. Was auch immer, auf jeden Fall hat sich bei dieser tollen Elfmeter-Aktion Mavrai auch noch verletzt und wird auf jeden Fall für 4 Bundesligaspiele ausfallen. Das war auch noch so der Punkt, wo ich sage, GG, das war richtig gut. Das heißt, wir haben jetzt entweder Wackeljuru oder einen gelernten Sechser in der Abwehr drin, neben Papadopoulos. Ja, lieber gelernter Sechser, oder? Ganz ehrlich, ja. Naja, aber also mit Jung oder Ektor in der Innenverteidigung sind wir deutlich besser besetzt als mit dem Diru, der irgendwie von 6 Leuten bedrängt wird und dann den Ball Richtung Torwart stolpert und dann irgendwie, ne? Ja, aber Spassier. Das ist auch immer so eine Sache mit gelernten Positionen. Also den man kann ja auch umlernen, böse, ne? Was der alles schon gemacht hat. Ich meine, Martinez ist auch als zentraler Mittelfeldspieler zu Bayern gekommen und musste dann in der Verteidigung spielen, wurde dann die ganze Zeit in der Verteidigung gespielt, einfach weil da Leute, die ständig verletzt waren und im Mittelfeld gab es damals als Schweinsteiger noch, da war sogar viel Konkurrenz. Wir haben 2 Leute, die Innenverteidigung spielen können. Ist auch gut zur Bundesligamannschaft. Wir haben ja 2 Innenverteidiger. Nee, wir haben 3 Innenverteidiger. Ja, Giroud, Papa und Mabrein. Ich wollte jetzt deine Argumentation fortführen und Giroud einfach nicht dazu zählen. Nee, ich meinte, wir haben vor allem 2 Sechser, die Innenverteidigung spielen können. Ja. Und die haben das aber beide, als das jetzt zuletzt gemacht haben, nicht so überragend gemacht in der Hinrunde. Jedenfalls. Aber ich möchte ja nichts Böses drauf bespuren. Morgen geht's gegen Hertha. 2-1 für Gladbach. Für Gladbach, richtig. Ja, klar. Apropos Gladbach, hast du mir das geschickt bei Instagram? Ja. Die blau-weißen Wochen von Gladbach? Ja. Gegen wen spielen die? Gegen Schalke spielen sie jetzt? 3-mal gegen Schalke, 2-mal gegen Hamburg. Stimmt, weil die spielen ja Europa League noch 2-mal gegeneinander. Das fände ich auch so, dass sie es nicht auf die Reihe bekommen, das richtig auszulosen. Aber es liegt daran, dass die Champions League-Teilnehmer rüberkommen und dass es da mehr gibt als in der Champions League. Wenn der Champions League weil kann, Gladbach ja eigentlich Champions League. Können die im Halbfinale ist erstmal im selben Land auseinandertreffen. Und in der Europa League halt anscheinend schon im Achtelfinale. Ja, aber auch nur, weil die eben, weil eine von den beiden Mannschaften aus der Champions League gekommen ist, sonst würde es nicht gehen. Ja, nach dem Gruppenprinzip, das ist ja also relativ merkwürdig, weil das ja kein klar aufgeteiltes Vierersystem ist, sondern so ein bisschen durcheinander. Die Zwischenrunde gibt es auch noch. Genau, also ist ja der 16-Finale eigentlich. Ja. Wenn man das konsequent zählt, aber das ist natürlich echt blöd für Gladbach und Schalke. Jetzt auch ganz aktuell Gladbach ja mittlerweile weil auch. Weil letztendlich hätten die beide sogar mal eine Chance weiterzukommen. Wäre jetzt halt schon geil. Aber es ist natürlich auch sehr gut, dass man. Ist dumm? Schon mal 2 Mannschaften gegeneinander spielen sehen und dann danach sind beide weitergekommen? Nein, ich meine, wenn die jetzt nicht gegeneinander ich sage, die Auslösung ist unglücklich, weil. Ach so. Weil es natürlich viel geiler gewesen wäre, wenn beide weitergekommen wären und die Chance hätten sie gehabt jetzt vom Skill. Das stimmt allerdings. Aber ist natürlich auch gut, eine Safe-Mannschaft im Viertelfinale zu haben. Wenn du überlegst, ich habe das gesehen, ich war bei, wie heißt der Typ mit den Puppen im Arsch? Der Typ, der dann hatte, den Arsch von Puppen steckt, Sascha Krammel. War ich auf der Live-Tour, habe ich zu Weihnachten Karten bekommen und bin rein in die Halle und da stand 1-0 Florenz im Rückspiel. Das Hinspiel hatten sie auch schon gewonnen in der Europa League und ich dachte mir so, ja, okay, Gladbach ist raus. Ich bin raus aus der Halle. Nee, stimmt, ich hab in der Pause geguckt, da stand es 2-0 Florenz. So, ja, okay, alles klar. Kommst kein raus, Ding. 4-2. Oh, ich komme raus, 4-2. Hä? Und vor allem 3 Tore Stindl. Da hat raus. Das hat gar keinen Sinn für mich gemacht. Ja, das war der Moment, an dem ich verstanden habe. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber irgendwann haben wir ja mal über die Bundesliga geredet. Ich glaube, ganz am Anfang. So Kapitäne und so. Und dann so, Gladbach? Stindl? What the fuck? Der ist doch neu da. Ich weiß nicht, ob er immer noch Kapitän ist. Wahrscheinlich nicht, weil er nicht so viel gespielt hat. Aber wenn er dann, also ne? Aber dann so, okay, jetzt macht es Sinn irgendwie. aber ganz ehrlich, das war ein geiles Spiel, ja. Der hat in den letzten. Scheiße, ich krieg die Statistik nicht zusammen. Ja, auf jeden Fall hat er irgendwie jetzt 9 Tore geschossen in 5 Spielen oder so. Ja, der ist gut drauf jetzt wahrscheinlich. What the fuck? Aber. Auch gegen den HSV. DFB-Pokal, genau. Bayern hat gegen Schalke 3-0? Ja. Gewonnen. Und Lotte konnte nicht gegen Dortmund spielen, weil bei denen zu viel geschneit hat. Und weil es, also ich habe Bilder vom Rasen gesehen und Videos. Digga. Ohne Witz, wenn du da mit dem Schuh so rein bist, dann ist einfach so der weiße Rand vom Schuh versunken. In manche, also quasi die Sohle. Ja, der Punkt ist ja, dass es nur einen Termin für ein Nachholspiel gibt. Lotte das Problem hat, dass sie 2 Tage vorher, 2 Tage danach die nächsten Ligaspieler haben. Ja. Aber es ist der einzige Termin für Dortmund ist, weil die noch international dabei sind. Haben. Und ja. Da tatsächlich sogar in der Woche Achtelfinale sein könnten. Aber, also immer. Nein, übrigens auch. Sind, aber nicht die, wo Dortmund mitspielt. Heute beim 6:2 in Dortmund gegen Leverkusen hat sich nämlich Marco Reus verletzt und darauf bezog sich gerade mein Nein. Die werden in meinen Augen nicht weiterkommen gegen Benfica. Wie wäre es, wenn wir das kurz fertig machen und gleich darüber reden? Aber beim Spieltag allgemein? Ja, weil irgendwie ist das schon ziemlich merkwürdig, die Ergebnisse. Na gut. 4:2 ist. Übrigens heute der torreichste Spieltag bisher gewesen. Ja. Der Saison. Jedenfalls, das wird irgendwann noch ausgespielt, whatever. Der Gewinner von denen spielt gegen Bayern. Wenn es in Lotte stattfindet, dann muss Bayern gegen Lotte in Lotte und ansonsten der BVB bei Bayern. Und weißt du, was das heißt? Was heißt das? Wenn Dortmund einen guten Tag erwischt, dann holen die Bayern den DFB-Pokal nicht. Die würde das heißen, aber der Punkt wäre, das ist eine Allianz-Arena und das wäre schwieriger. Deswegen habe ich das extra nochmal erwähnt. Weil Bayern das Heimrecht hat. Es ist in München, weil Bayern hat das Heimrecht. Sei denn, es geht gegen Lotte, weil Lotte als unterklassiger Ligist, also nicht Erster- oder Zweitligist, als nicht Profimannschaft Heimrecht hat automatisch. Ja, Bayern wird auch Lotte zerstören, auswärts. Wobei, ganz ehrlich, Dortmund hat es auch schon geschafft. Dortmund sollte es auch tun, aber ich habe 6:5 für Lotte getippt und ich hoffe, dass die zum Elfmeterschießen einfach machen. Echt jetzt? Ja, ich musste es doch durchhalten. Der HSV hat für mich nicht ins Halbfinale geschafft, obwohl ich auf den getippt habe, ja? Jetzt muss ich auch eine andere Underdog-Mannschaft tippen. Das war das einzige Mal in der ganzen Scheiß-Saison, dass wir geschlossen alle vier in diesem Kick-Tipp-Spiel für den HSV getippt haben. Ja, und was passiert? Wir verlieren. Das habe ich noch nie erlebt. Das muss aber auch passieren, wenn ich mal für die tippe, weil sonst würde ich ja Punkte bekommen. Das stimmt allerdings. Aber das ist auch Karma. Weißt du, du hast gegen Pauli getippt, heute hat Pauli gewonnen. Zack. Ich habe gegen die getippt, weil die im letzten Spieltag 6:0 oder was gewonnen haben. Deswegen habe ich gegen die getippt. 5:0. Oh. 5:0. Ich habe live gesehen bei Sport 1. Weil im Hotel gibt's kein Sky. Oder gab's kein Sky. Oh, doch, es gab Sky, aber nur auf Arabisch. Hab ich total fertig gemacht. Auf jeden Fall Spieltag. Augsburg bleibt 2:2. Auf jeden Fall krass von Augsburg. Ich habe mal ganz, ganz kurz reingeguckt, dann wurde ich rausgekickt. Oh, wann? Ja, irgendwann in der 70. ne? Heute? Ja, natürlich heute. Ach, nicht bei Augsburg-Leipzig, sondern bei den anderen Spielen. Wann denn? 70. Ja, Halbzeit bis 70. Aber wir haben eigentlich gar nicht geguckt heute. Ja, irgendjemand wird geguckt haben. Vielleicht war meine App noch offen. Die, die dann plötzlich in der 70. einloggt und den Livestream startet. Unwahrscheinlich. Aber ja, wir waren am Autofahren, das kann nicht gewesen sein. So. Egal. Nee, was hat sich irgendwann jemand eingeloggt? Sollte ich vielleicht überprüfen. Jedenfalls bei dem Spiel 2:2. Ist halt geil für Augsburg, wa? Ja. Dortmund-Leverkusen. Da stand tatsächlich 2:1 für Dortmund, als ich das gesehen habe. Da hatte Leverkusen gerade den Anschlusstreffer erzielt. Und es sah nicht so schlecht aus. Da hat Dortmund aber wieder die Überhand gewonnen. Dembélé hat so ein saves Tor voll verkackt, aber dann haben die entscheidend. Dembélé hat es nicht verkackt, Auba hat es verkackt. Nein, also als ich das gesehen habe, hat Dembélé ein saves Tor verkackt. Der hätte auf Pulisic spielen können und auf Auba, der im Abseits war, aber das wusste er. Also er hätte auf Pulisic den Safe machen können und hätte den Safe reinschieben können, wollte den aber in die obere Rechtecke drehen, während er so leicht links am Fünferraum stand und hat es halt drüber gezirkelt. Also ich hätte den auch nicht geschafft, aber ich hätte geschafft, den zu Pulisic, der frei rechts stand, hätte ich geschafft, den rüberzuschieben. Aber du. Jedenfalls, den hätte er noch machen können. Das war das, was ich gesehen habe. Und dann hat Dortmund anscheinend nochmal ein bisschen nachgelegt. Endergebnis 6:2. Nach 2:0 Pausenführung. Ja, genau. 2:0 und dann das 2:1 kurz unter Pause. Dann Mainz-Wolfsburg 1:1. Ja. Ganz gut für den HSV, ne? Ja, obwohl ich tatsächlich auf Sieg Mainz getippt habe. Ich ja nicht. Ich dachte, dass der Trainereffekt besser greift. Ja, was will denn der Trainereffekt nach 5 Tagen greifen? Bei Ingolstadt hat er auch gegriffen direkt. Bei HSV greift er auch, weil dann spielt sogar unentschieden gegen Bayern. Aber das ist nicht der Punkt, sondern ja, also ich habe da eben nicht gerechnet. Köln-Bayern 0:3, Martinez und Bernard haben ein Tor geschossen. Das Tor von Martinez ziemlich geil war. Das habe ich nicht gesehen. Wenn Bayern 2:0 führt, dann schalten die da irgendwie nicht mehr hin, aus, weißt du, weil die denken, dann passiert nichts mehr. Karmatechnischen Gründen. Bremen hat gegen Darmstadt gewonnen. 2:0 sogar. Das stimmt, die haben am Ende nochmal rausgeballert. Ja, Nachspielzeit, ne? Und ein Elfmeter, also so krass war es jetzt nicht. Ja, aber die haben halt Darmstadt hätte laut Spielverlauf eigentlich gewinnen müssen. Also wichtig. Ja, also Ja, also als ich das hatte, da haben die gesagt, dass die sich beide ziemlich schwer tun. Und ja, beide ist eigentlich die am meisten Tore fangen in der Liga, aber auch irgendwie gerade nicht schaffen, mal das Tor zu treffen. Und ja, na gut. 2-0 ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht wäre 2-1 oder 1-0 gerechter gewesen, dann hätte ich auch 3 Punkte bekommen, aber Ja, Dito. ne? Hoffenheim Ingolstadt ist, glaube ich, unverdient 5-2 ausgegangen für Hoffenheim, oder? Also ich kann es mir nicht erklären, aber es stand 1-1, als ich das gesehen habe. Und dann hat Ingolstadt das 2-1 gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und ganz kurz danach, so 2 Minuten danach, Hoffenheim das 2-2. Aber es war eigentlich so, dass Ingolstadt eigentlich stärker war als Hoffenheim. Und der Kommentator sogar gesagt hat, ja, also eigentlich ist bei dem 2-1-Shot das passiert, was man sich eigentlich vorstellen müsste, was nach dem Spielverlauf passiert, dass Ingolstadt in Führung geht. Aber 5-2 ist dann schon echt heftig. Ich weiß nicht, was passiert ist. Keine Ahnung. Ich wurde rausgekickt. Tja. Tja. Und dann ist Gladbach-Schalke auch 4-2 ausgegangen. Ja, die Gladbacher haben halt im Schloss aufgestellt und Nö, ich Schalke habe hat das einfach die nur Räume nicht mehr mitbekommen. zugestellt. Das habe ich gesehen. Ach, der Johnson hatte ich. Genau, Johnson habe ich noch hinbekommen. Dann war ich aber nicht da beim 1-1 Benta Lab. Johnson, Es war ein oder? Elfmeter, Ja, der Johnson, Bentaleb. Wendt und Raphael und dann nochmal Anschlusstreffer Also Goretzka. Raphael war schon echt, da hat man gemerkt, wie desolat Schalke gerade unterwegs ist. Also der ist irgendwie zwischen vier Leuten gestanden und keiner hat was gemacht, hat einfach so Ja, der ist seinen aber auch Ball bekommen, fast, so draufgeschossen. wie in FIFA. Ja, aber die stand zwischen denen. Also die Ja, standen alle. Die sind das nicht ist so wie Bayern gelaufen. gegen HSV, das passiert einmal. Wenn Ja, dann. aber das sind die Bayern und nicht Raphael. Ja, aber 4-1 ist halt auch schon krass. Und dann morgen Frankfurt gegen Freiburg und HSV gegen Hertha. Das wird passieren morgen und ich bin auch sehr gespannt auf das Spiel, Aber der weil HSV ist auf Platz 16, wa? Und wenn ja die gewinnen, dann sind sie immer noch auf Platz 16. wegen dem Torverhältnis, was die Bayern uns eingeschenkt haben, die Ja, acht Löcher. richtig, wegen den 8 Treffern. Sonst wäre das nicht das Problem. Obwohl, doch, na, wenn sie gewinnen, dann haben sie mindestens mit einem Tor Vorsprung haben sie ja dann. Dann hätten sie minus 23 und dann wären es noch 10 Unterschied, also nicht nur wegen der Bayern. Wie viel haben wir denn gerade? Minus 24 und Wolfsburg minus 13. Ja, pass auf, wenn wir ein Tor schießen und ohne die Bayern, also minus 9. Ja, dann wärt ihr auf minus 14, also nee, wärt ihr auf minus, warte. Hä? Also plus 9 eigentlich. Aber wenn du jetzt Ja, ein, plus also. 9, stimmt, klar. Aber es wird nicht reichen. Sind Ja, 16, sind 15. ja. Sind 14 mit dem Tor, wenn wir morgens eins, aber wir schießen ja morgen zwei. Kann sein. Auch das würde nicht reichen. Richtig. Weil im direkten Vergleich schlechter sind, scheiße. Aber jedenfalls ist es unten jetzt dadurch, dass, also, ne? Ingolstadt hat auch noch ein Spiel. Nee, Ingolstadt hat gespielt. Gegen wen haben die? Ach, die hatten gegen Dings Knallen verloren. Ach, da hatten sie kurz, als sie 2-1 geführt haben, so die Blitztabelle eingeblendet, dass der HSV dann auf 17 war. Glaube ich. Ja, genau. Naja, gut, aber naja. Ne? Das werden wir dann sehen, was passiert. Ansonsten ist jetzt auch wieder Europa League und so ein Kram und Champions League passieren spannende Sachen. Ich weiß nicht. Dortmund muss aufholen gegen Liverpool? Nee, gegen. Wen spielen die? Lissabon, richtig. Ich hatte gerade das L im Kopf, weil ich das hier gelesen habe. Liverpool war So. letztes Jahr. Ich bin schon voll durcheinander gegen Benfica. Da müssen die aufholen, ja, aber ansonsten ist es eher so nicht so. Also, naja, gut, Bayern ist nicht so spannend, das wollte ich damit sagen. Ja, und dann, fußballtechnisch, ja, jetzt War in so die ein heiße Bruch im Phase, ne? Ganzen. Also ich hoffe, dass Bayern sich jetzt so ein bisschen eher stabilisiert auf dem HSV-Pokalniveau. Also jetzt heute kann ich nicht einschätzen, was das für ein Spiel war, keine Ahnung. Aber das andere oder gegen das Arsenal-Niveau, das ist so, wenn das so weitergeht, dann haben sie auch Chancen auf Titel. Also Champions League Aber wenn sie schreibe so ich. spielen wie diese Unentschieden. Champions League schreibe ich aktuell noch niemandem zu, Ja, klar. Aber wenn sie weil das halt alle gerade ein bisschen am Schwächeln ja, sind. aber wenn Also sie konstant so spielen würden, dann schon, oder? Komm. Also wenn sie wird konstant niemals so spielen sind, dann haben sie auf jeden Fall die Chance. Aber die Chance haben aktuell alle. Ich würde sagen, wenn sie konstant so spielen, dann haben sie das schon gewonnen. Aber die werden, also du kannst das nicht konstant durchhalten. Nee. Aber auch Real und Barca schwächeln gerade. Ja, ach. Also jedenfalls. Zuletzt noch eine allerletzte Fußball-Anekdote aus Spanien. Hast du den Crash von Fernando Torres gesehen? Ich habe es auf Instagram gesehen und habe mich voll gewundert, was passiert ist. Ich habe das nicht so richtig gerafft. Ich glaube, der ist verreckt. Ja, es sah irgendwie so aus, weil alle so ganz schnell gewunken haben. Aber dann habe ich gegoogelt ganz kurz und dann stand da nur irgendwie Torres. Also nee, ist auch gar nicht so schlimm tatsächlich. Aber Ärzte geben Entwarnung und irgendwie, dass sie sagen, dass das gar nicht so schlimm war. Aber nee, aber es sieht ganz schön schlimm aus. Also der hat irgendwie auch keine Luft mehr bekommen und war bewusstlos und das war heftig. Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch nichts gesehen, außer dass da so 10 Leute um den rumstanden. Und so natürlich verlinkt in der Beschreibung. Ja, hättest zum YouTube-Video. Ja, Mann, wir blenden es hier. Boah, jetzt ist aber hier die Dateien werden aber schon echt groß, ne? Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht. Alter Vater. Aber nee, das ist immer so. Ich habe gerade 2,8 Gigabyte. Ich habe 2,9. Lol, ja, weil du so viel am Labern bist. Nee, ich habe früher angefangen einfach. Als du mit der Aufnahme. Und weil du so viel am Labern bist. Das auch. Nee, aber der Punkt ist, dass es sonst auch immer so ist in der Windows. Wie heißt das Audio-Ding davon? Also in den Windows-Dateien, WMA, Windows Media Audio gedöhnt. Audio, Windows Media und Audio. Und das sind dann so 200, 300 Megabyte in MP3. Also das ist schon okay. Ich hatte nur gerade gesagt, weil ich auf Desktop gespeichert habe, weil ich ein Held bin, dass das voll wird, weil meine SSD ja klein ist. Aber gut. Wir sind gerade ein bisschen an deinem Schulprojekt, kann man das so sagen? Ja, kann man. Am Worken, deswegen ist auf YouTube nichts passiert. Ja. Und mein PC war kaputt. Ja, das Schulprojekt zieht ordentlich Zeit gerade. Aber es macht auch sehr viel Spaß, deswegen habe ich jetzt auch gerade gar nicht so die Nötigung. Und wenn wir die Podcasts immerhin durchziehen, passiert immerhin irgendwas wenigstens. Ja, aber so das eine Video könnte man mal fertig machen. Also einmal in der Woche wäre doch eigentlich ganz schön. Und auf YouTube wird schon nochmal irgendwas passieren. Ja, aber so einmal in der Woche wäre doch schön. Ich meine, du hast ja ein bisschen Material. Einmal in der Woche schaffe ich aber nie im Leben. Nicht du. Ich habe ja auch noch viel Material. Ich habe auch noch Assassin's Creed und ich habe auch noch die erste einzige Folge von dem, wo wir Sachen gespielt haben, wo du dich aufgeregt hast. Wenn du was Schnelleres hast zum Schneiden, was man so eben mal easy voran schneiden kann. Nein, ich kann jetzt GTA fertig machen. Jetzt soll es eigentlich wieder laufen alles, so wie es laufen soll. Ja, weil du jetzt fette Programme am Start hast. Nicht, weil ich jetzt fette Programme am Start habe, sondern weil ich eine funktionierende Grafikkarte am Start habe. Echt? Ja. Geil. Also, die Leute haben dann gesagt, also wir haben die eingeschickt. Was hältst du davon? Das ist ein irreparabler Schaden. Und ich so, ja, ich hab's vorher schon gewusst, aber alle haben gesagt, es muss an was anderem liegen. Die Grafikkarte kann doch nicht so Transportding kaputt gehen, dass sie immer noch ein bisschen funktioniert, aber manchmal nicht mehr. Was hältst du davon, wenn wir die morgen einfach mal ein bisschen an den Leistungslimit queren? Können wir probieren, aber ich glaube, es wird schwierig. Wieso? Ja, wird schwierig. Ach, ans Limit zu kommen, meinst du? Ja. Nein, ja, okay. Aber ich habe, das wollte ich dir doch erzählen. Die haben dann wegen Garantie, weil ich habe sie zum Geburtstag bekommen und das ist jetzt erst so Mitte, Ende März. Das heißt, es ist noch Garantie drauf. Nächste Woche Geburtstag, lol. Die haben alle, haben sich das komplette Geld zurückerstattet. Und damals war die echt teuer, das war mir gar nicht so bewusst, aber jetzt kostet die weniger, oder was? Ich weiß nicht, also ich glaube, die gab es gar nicht mehr bei dem Händler, wo die das bestellt haben. Und jetzt mittlerweile kostet das aktuellere Modell, was besser ist, denselben Preis. Was hast du jetzt drin? Eine 1080. Das ist ja lächerlich. Also statt der 89 Ti, die so gut ist. Das heißt, du hast jetzt eine bessere Grafikkarte als ich da drin, weil deine kaputt gegangen ist. Weil die kaputt gegangen ist. Und die gesagt haben, ja, okay, dann geben wir euch das Geld zurück. Soll ich dir was sagen, Finn? Also, stopp, nicht ich ganz. Ich hasse dich. Wir haben 6 Euro noch drauf gezahlt. Ja, okay, verpiss dich. geh mir aus dem Weg, Alter. Und vor allem, die sieht jetzt cool aus. Nein. Du atmest ab jetzt nicht mehr dieselbe Luft. Von MSI ist, die sieht jetzt krasser aus. 18.3., du weißt Bescheid, ich habe eine Brücke für dich reserviert. Nee. Alles klar. Läuft ganz sicher nicht. Okay, alles klar. Das war's mit dem Podcast. Jedenfalls werde ich probieren, da nochmal was jetzt fertig zu machen und dass du vielleicht auch mal was fertig schneiden kannst dann. Ja, bestimmt. Zumindest, wenn wir dann durch sind am 18., wenn du es jetzt eh schon geteased hast, wird da was machen. Ja, durch sein werden wir damit niemals. Nee, aber danach haben wir ja vielleicht damit auch was zu tun, aber dass man da mal, dann bist du ja vielleicht erstmal nicht so gestresst, weil wir dann ja wissen, wie es funktioniert und dann vielleicht aber trotzdem noch einen Monat Zeit haben. Denn du bist da auch schon am Arbeiten richtig an. 1:01 Uhr, Klopf auf Holz. Huhu, bei mir schon 1:02 Uhr jetzt. Gerade geworden, dass ich runtergedrückt habe. Na gut, dann aber das sollte jetzt mal am Worken sein. Und wir haben den Podcast, ja, nur 6 Tage, also ne, es geht noch. Hey, komm, wir sind nur 5, 6 Tage im Verzug. Wir haben es, ja, wenn ich den dann hochlade. Ne? Genau. Ja, komm, dann, der sechste Tag ist schon Kulanz eingerechnet. Ach, stimmt, ja, ist ja heute schon. Oh, ja. Heute ist der 5. Jedenfalls, ja, da muss ich trotzdem mit einem Tag hochladen. Aber ja, jetzt sei mal nicht so ein Versager hier. Aber wir halbieren das immer. Wir haben es erst am 15. aufgenommen, jetzt so um den 5. Und dann ist nächstes Mal so am 2. Es ist ja auch immer eine terminliche Frage. Irgendwann ist es dann am 0. einfach. Am 0. genau. Ja. Damit verabschieden wir uns. Machen wir mal am 0. Mhm. Ja, genau. Tschüss. Tschüss. Vielleicht. Tschüss. Tschüss. Ja.